Fop von Jim Dodge. Schweig, Tempelglocke, dein Klang wird weiter tönen aus Blumen, ganz laut. Basho. Erstes Kapitel, etwas Familiengeschichte. Gabriel Santee war 17 Jahre alt und im dritten Monat schwanger, als sie Überschall-Johnny McHurst heiratete, den Boeing-Testpiloten und frisch gebackenen Erben eines bescheidenen Eisen- und Haushaltswarenvermögens. Die Zeremonie fand in einem mit Girlanden aus Krepppapier geschmückten Hangar auf dem Flugplatz von Moffett im Beisein von etwa 20 besoffenen Kumpels von Überschall-Johnny statt. Braut und Bräutigam standen während des Treuegelöbnisses auf der Tragfläche eines X-77-Düsenjägers. Zwei Monate vor Gabriels Niederkunft riss es besagte Tragfläche bei 800 Meilen pro Stunde über der Mojave-Wüste mit Johnny am Steuerknüppel vom Flugzeug. Nach verbitterten Gerichtshändeln mit einer der früheren Ehefrauen ihres verstorbenen Mannes erbte Gabriel seine Hinterlassenschaft. Am 7. März 1958, 9 Tage vor Jonathan Adler McHursts des dritten Geburtstag, nahm Gabriel ihn mit zum Plomona-Stausee, um Blaukiemenbrassen zu angeln und ein Picknick zu veranstalten. Kurz vor Mittag fegte ein heftiger Regenschauer über den See und sie setzten sich eilig wieder ins Auto. Auf Fahrer- und Beifahrersitz teilten sie sich sein Lieblingsmittagessen: Klappstullen mit Würstchen, saure Gurken, Kartoffelchips und Knee-High-O-Saftgetränk. Als sie mit Essen fertig waren, kuschelten sie sich aneinander und sahen zu, wie der Regen stetig auf den See fiel. »Meinst du, es hört nochmal auf, Johnny, oder sollen wir es lassen?«, fragte Gabriel. Aber Johnny war eingeschlafen. Als Gabriel wieder auf den See blickte, flog durch den Regen eine Ente heran. Sie wasserte 20 Meter vom wackeligen nördlichen Anlegesteg entfernt. Als der Regen ein paar Minuten später aufhörte, legte Gabriel Johnny, der immer noch schlief, sorgfältig auf dem Vordersitz zurecht, sammelte ein paar Stullenreste ein und ging hinunter, um zu sehen, ob sie die Ente nah genug heranlocken konnte, um sie zu füttern. Am Ende des Anlegers rutschte sie auf dem regennassen Holz aus, schlug sich schlimm den Kopf auf, rollte ins Wasser und ertrank. Tiny, wie Jonathan Adler McHurst der Zweite später genannt werden sollte, vergaß viel vom Tod seiner Mutter, aber was blieb, war lebhaft. Allein auf dem Vordersitz des Autos aufwachen, Perlschnüre von Regen auf der Windschutzscheibe, nach ihr rufen, wie schwer es war, die Tür aufzukriegen, nach ihr rufen, als er hinausging auf den Anlegesteg, nach ihr plärren, die durchweichten Stullenreste, die morschen Lücken im Geländer, seine Mutter, die mit dem Gesicht nach unten trieb, als hätte sie etwas gesucht, was ihr auf den Seeboden gefallen war, ein großer Vogel, der um ihre Leiche herumschwamm, die Explosion von Wasser und Flügeln, als er schrie. In Tinys verworrener Erinnerung, vom Kummer geschockt und verzerrt von der Zeit, wurde der Vogel, an den er sich schließlich zu erinnern gewöhnte, zum Schwan. Riesig, prächtig, sahnig weiß wie Marshmallows, Hals elegant geschwungen, Augen von unergründlicher Grenadine. Hätte er gewusst, dass es eine Ente war, wäre er vorsichtiger gewesen, als er Fopp fand. Anfang April 1878, mitten während der schlimmsten Dürre, die je im Hügelland von Kentucky verzeichnet wurde, kam Jackson Santee auf die Welt und ins Leben. 16 harte Jahre später, die Warnungen seiner Verwandtschaft vor verheerender Narretei in den Wind schlagend, brach er, 40 Jahre nach allen anderen, zum kalifornischen Goldrausch auf. Während die letzten unverbesserlichen Pechvögel die tiefe Sierra auskratzten, steckte Jake Santee seinen Claim an einem kleinen Nebenbach ab, nur ein paar bequeme Fußstunden vom besten Hurenhaus in Angels Camp. Er traf auf keine Ader, aber es war genug da, wenn man umsichtig war, unbehaglich bis ans Lebensende auszureichen. Die nächsten 2 Jahre bereiste er Kalifornien zu Pferde. Er war nicht umsichtig. 3 Ehen, die längste hielt 7 Wochen, rissen ein ernstes Loch in seine Finanzen. Die Einnahmen aus dem Kartenspiel deckten seine Kosten für Getränke ab, aber vom Saufen kriegte er wahnsinnige Visionen. Immer bereit, dem inneren Licht zu folgen, investierte Jake üppige Beträge in überaus spekulative Unternehmungen und lernte auf die harte Tour, dass, wenn man das Geld so recht von Herzen liebt, der erste Kuss oft schon der Abschiedskuss ist. Seine 4. Ehe hielt einen Tag lang. Polly war Bibliothekarin in San Francisco. Die praktische Veranlagung, die er an ihr bewunderte und die, so dachte er, seinen Leichtsinn dämpfen konnte, kam unglücklicherweise auch in der Hochzeitsnacht zum Tragen. Als sie ein Buch aufschlug und anfing zu lesen, fand Jake sie an Ort und Stelle in Bar ab. Einiges von dem Baren gewann er beim Pokern in den Hafen Saloons zurück, aber dann verließ ihn das Glück. Er war wochenlang auf der Rolle. Dann, mit weniger als $1,000 im Geldbeutel, kehrte das Glück bei einer hochkarätigen Runde im Barbary Hotel zu ihm zurück. Er gewann $17,000 und bekam 376 Hektar nördlich des Russian River entlang der Pazifikküste überschrieben. Am nächsten Tag ritt er los, um sich das anzusehen. Die Farbe des Flusses hatte es ihm angetan. Er war von der gleichen dichten Klarheit wie die smaragdgrünen Klamotten von Crazy Joe Kelso. Es war Ende September und dort, wo Sonnenstrahlen den Redwood-Baldachin durchstachen und das Wasser berührten, konnte er das schimmernde Blitzen von Lachsen sehen, die flussaufwärts zu ihren Laichplätzen zogen. Sein Pferd bauchtief im Goldfarn ritt er, soweit er konnte, am Fluss entlang und dann hinauf in Richtung auf den Ualala. Sein Besitz lag am Ende eines langen Höhenzugs, beide Hänge dick mit Redwood und Douglas-Tanne bewachsen. Eine große Zwei-Schlafzimmer-Hütte stand im massiven Schatten eines hohen Nussbaums. An jenem stillen Abend konnte er den 8 Meilen entfernten Ozean hören. Er richtete sich häuslich ein. Er investierte in Schafen und machte 3 Jahre lang einen anständigen Profit, bis eine Gasbrandepidemie die Herde dahinraffte. Er betrachtete den Verlust als gottgewollt und willkommene Abwechslung von seiner wachsenden Langeweile. Er verkaufte 30 Hektar, um wieder flüssig zu werden, und verbrachte den besten Teil der nächsten 3 Jahrzehnte damit, kartenspielend die westlichen Bundesstaaten zu bereisen. Reich wurde er nicht, aber er kam zurecht. Als er 61 war, heiratete er zum letzten Mal. Sie war die gesunde Tochter eines Getreidehändlers in Sacramento und was er für sie empfand, kam der Liebe so nah wie nur je etwas. Sie kehrten auf seine Ranch an der Küste zurück und züchteten Pferde. Die Ehe währte 15 Monate und aus ihr ging das einzige Kind hervor, welches er jemals zeugen sollte. 3 Monate nach Gabriels Geburt brannte seine Frau, das Kindlein im Arm, mit einem Schuhverkäufer aus Fort Bragg durch. Jake verkaufte die Pferde und ließ sich wieder treiben, entmutigt, aber nicht verzweifelt. Als er eines Nachts von einem Kartenspiel in Nevada City auf eine Gasse hinaustrat, um zu pissen, sah er einen alten Indianer gekrümmt an einer Mauer liegen. Als Jake zu ihm ging und sich bückte, um ihm aufzuhelfen, sah er, dass mehrmals auf den Mann eingestochen worden war und er im Sterben lag. Jake wandte sich, um Hilfe zu holen, aber eine eiserne Hand packte ihn am Fußknöchel. »Ey, Partner«, sagte Jake, »ich war's aber doch nicht. Ich will nur einen Doc holen.« Der Indianer schüttelte den Kopf, ließ aber Jakes Knöchel los und bedeutete ihm, näher ranzukommen. Als Jake neben ihm kniete, drückte der Indianer ihm ein Stück Papier in die Hand und flüsterte im Sterben keuchend und gurgelnd, »Trink dies, sei still, du wirst ewig leben.« Jake faltete den Zettel auf. Es war ein Rezept für Whisky. »Sieht nicht aus, als wäre es dir so übermäßig gut bekommen«, sagte er zum Leichnam des Indianers, aber etwas in den starren Augen des Indianers hielt ihn fest, und ohne in jener Nacht eine weitere Spielkarte anzuschauen, kehrte Jake auf sein Hotelzimmer zurück, packte und machte sich auf den Heimweg zur Ranch. Der Whisky half ihm, still zu bleiben. Ein Schluck Old Death Whisper ließ die meisten Menschenwesen auf die Knie sinken. Zwei riefen eine mild halluzinatorische Katatonie hervor. Das Rezept bewirkte ein Destillat, welches nach Jakes Einschätzung nah an reinen 97% war, die kondensierte Essenz göttlicher Dämpfe. Er widmete sich der weiteren Verfeinerung. Da er während der großen Dürre im Hügelland von Kentucky geboren war, besaß er durch Vererbung und Feingefühl die Gabe, dies Handwerk zu meistern. Und mit der Meisterschaft kam der Anfang der Kunst. In den Fermentations- und Destillationsprozessen fand er nicht nur Metaphern, die seinem Geist entsprachen, sondern auch ein Erzeugnis, welches ihn erweiterte. Die nächsten anderthalb Jahrzehnte verbrachte er auf der Ranch. Zwischen den einzelnen Schüben à 230 Liter, die in der Scheune abgelassen werden mussten, und den täglichen häuslichen Pflichten verbrachte er seine Freizeit auf der Veranda und trank von den Früchten seiner Mühe, wobei er den Geist schweifen ließ. Er selbst reiste ebenfalls immer zu Fuß, um seine Nachbarn im umliegenden Hügelland zu besuchen. Ursprünglich hatte er gehofft, Whisky gegen andere Annehmlichkeiten eintauschen zu können, aber seinen Nachbarn, vorwiegend schwerarbeitenden Schafranchern, mangelte es an Auffassungsgabe und Fassungsvermögen für hochraffinierte geistige Getränke, obschon sie meist andere Verwendung für sein Elixier fanden. Sie nutzten es als Traktortreibstoff zum Sprengen von Baumstümpfen und in einer Verdünnung von einem Tropfen auf 0,6 Liter Wasser zur Behandlung fast aller Beschwerden, mit denen ihr Vieh befallen war, von der Scheißerei bis hin zum Lungenwurm. Mit einem verkrauteten Garten, kaum Hühnern, etwas Jagen und Fischen und einem einigermaßen regelmäßigen Einkommen aus der samstagabendlichen Pokerrunde, deren Gastgeber er war, kam Jake zurecht. Er entwickelte ein höchst flexibles Gespür für Genüge und Bewenden. Wenn der Whisky knapp wurde, konnte er immer die Zutaten für neuen zusammenkratzen, und wenn ihn etwas als jenseits des unmittelbar für seine Zufriedenheit Notwendigen dünkte, ignorierte er es gut gelaunt. Dabei half, dass er sein Notwendiges schlicht hielt. Von seiner Tochter bekam er einen Brief. Sie schrieb, sie sei schwanger und brauche Geld. Er antwortete mit einer Postkarte. »Liebe Gabe, heirate. Meine Ehefrauen sind echt gut zurechtgekommen, und falls du nicht reizloser als ein Sack voll Rüben herangewachsen bist, erwarte ich, dass dir das auch gelingt. Bin froh, dass ich bald Granddaddy werde. Gib mir Bescheid, wie sich alles entwickelt, und wenn es sich schlecht entwickelt, bist du hier willkommen, obwohl ich stark vermute, dass es dir hier nicht gefallen würde. Kann dir nicht mit Geld helfen, weil ich nicht viel habe. Dein Vater.« Er brauchte fast den ganzen Nachmittag, um die Postkarte zu schreiben. In nahezu 20 Jahren hatte er höchstens mal seinen Namenszug auf einen Schuldschein geschrieben. Auch war der von Gabriel der erste Brief, den er in diesem Zeitraum bekommen hatte, zumindest der erste persönliche Brief. Gelegentlich gab es Umschläge von der Regierung, aber von denen wollte er nichts, und er konnte sich auch nichts vorstellen, was die von ihm wollten, also schmiss er sie in den Kamin. Im Winter 57, etwa zu der Zeit, als Alice Parkins ihn splitternackt am Mackenzie Creek entlang rennen sah, wo er versuchte, einen Lachs mit einem Speerwurf seiner Angelrute aufzuspießen, begannen die meisten Menschen in der Gemeinde, Jake für ein bisschen verrückt zu halten. Zum Glück für Jake war es die Art Gemeinde, die im amerikanischen Leben fast verloren gegangen ist, eine, in der die Nachbarn respektvoll und freundlich sind, eine, in der man sich, solange einer nur schwierig und nicht gefährlich ist, um seinen eigenen Kram schert. Jake hielt sich naturgemäß nicht für verrückt oder auch nur für vage abnorm. Wie bei jedem, der den Geist lang und weit genug schweifen lässt, ging dieser gelegentlich verloren. Jake, zunehmend von seiner erblühenden Unsterblichkeit überzeugt, hatte es nicht eilig, ihn zu finden. Ihm blieb, fand er, noch jede Menge Zeit. Er kam sich vor wie der Biber, den er vor ein paar Jahren auf dem Ualala gesehen hatte, der auf dem Rücken flussabwärts trieb, die Pfoten auf der Brust gefaltet, den tiefblauen Himmel über sich betrachtend, mit dem Schwanz steuernd, träge und glücklich. Dann, im folgenden Vorfrühling, störte der Sheriff die Beiläufigkeit seines Lebens. Cliff Harbson war ein Junge aus der Gegend, der sich nach seiner Rückkehr aus Korea entschlossen hatte, dem Gesetz Geltung zu verschaffen. Er sah seinen Job als öffentlichen Dienst an, indem er den Menschen behilflich war und Ärger unterband. Dass Jake ein bisschen Whisky braute, hatte er längst gewusst, bevor er nach Korea aufgebrochen war. Er hatte sogar einmal davon probiert, nachdem er dem alten Mann eine Klafter Holz geliefert hatte. Runter hatte das Zeug geschmeckt wie Diesel, und das Bild, an das er sich seitdem erinnerte, wie es im Magen ankam, war der Kompressionsvorgang im Zylinder eines D8-Raupenschleppers. Er dachte sich, niemand würde das Gebräu zum menschlichen Verzehr kaufen wollen, sah deshalb kein ordnungshüterisches Problem darin und wollte es auch zu keinem machen. Cliff mochte seinen Job. Er konnte in einem neuen Jeep mit Vierradantrieb herumfahren und über Funk sprechen. Der einzige Teil an seinem Job, den er nicht mochte, war das Überbringen schlechter Nachrichten. Er wusste, dass sie Jake nicht gefallen würden. Sie gefielen Jake nicht. »Was hat das verdammte Scheiße noch mal zu bedeuten?« kreischte er und zerknüllte die Schriftstücke in der knochigen Hand. Cliff trat einen halben Schritt zurück. »Es bedeutet, dass Maßnahmen eingeleitet worden sind, dein Land wegen ausstehender Steuernachzahlungen zu verkaufen. Du hast kein einziges Mal Steuern gezahlt, steht da drin. Ich habe das gottverdammte Stück Land gekauft, bevor es Steuern gab.« »Steuern gibt es schon ganz lange«, murmelte Cliff. »Und für mich sieht es so aus, dass du sie entweder zahlen musst oder dass sie das Land einem verkaufen, der sie zahlt.« »Ich habe jedenfalls keine $70,000, aber ich habe eine Kaliber 12 Streuschrotflinte und eine 30-40 Krag, und du kannst ausrichten, dass jeder, der versucht, mein Land zu kaufen oder zu übernehmen, mich erstmal umbringen muss. Und selbst wenn ihnen das gelingen sollte, wird mein Geist ihren Arsch empfindlich heimsuchen. Empfindlich, hast du das verstanden?« »Es wird nicht geschossen werden«, sagte Cliff bestimmt. »Gut«, bellte Jake, »dann wird auch keiner umkommen.« Dabei beließen sie es. Als der Besuch des Sheriffs zu Ende war, 4 Tage später, ließ er Jake in Tränen zurück. Gabriel, sein einziges Kind, war ertrunken. Es sollte das erste von insgesamt 2 Malen sein, dass Jake mit Trinken aufhörte. Er soff 3 Tage lang nicht, bis die Beerdigung vorüber und sie begraben war. Die meisten meinten, seine ungewohnte Enthaltsamkeit sei ein Zeichen des Respekts gewesen und zeigten sich von seinem Betragen milde erstaunt. Die ihn gut kannten, kapierten, dass es ein Symptom der Trauer war und waren erleichtert, als er wieder zu trinken begann. Die freundlicheren Seelen meinten, er solle seinen Enkel adoptieren, weil man das anständigerweise tat, obwohl sie privat bezweifelten, dass ein Mann, der auf die 80 zuging, ein Kind ordentlich großziehen konnte. Auf jeden Fall meinten sie nicht, dass es nur am Gelde lag. Die Jake noch näher standen, waren sicher, dass es nur am Gelde lag. Ein Erbe in Höhe von $500,000 deckte reichlich Steuerschulden ab, und dann war immer noch viel übrig, wovon er seinen gelegentlichen Geschmack an kostspieligen Umtrieben bestreiten konnte. Jene hin wiederum, die regelmäßig in der samstagabendlichen Pokerrunde mitspielten, boten 8-5, dass der Junge innerhalb 2er Jahre wieder abgeschafft wurde. Aber für Jake war es noch komplizierter als all ihre Meinungen zusammengenommen. So kompliziert, dass er nicht mal versuchte, es zu verstehen. Stattdessen hörte er auf seine Innereien. Als er durch Gabriels Anwälte von dem Erbe erfahren hatte, funkelte sein Auge. Aber als er seinen Enkel zum ersten Mal sah, spürte er, wie sein Blut funkelte. Er sah sie beide, wie sie am späten Nachmittag angelten, wie sie ihre Angelschnüre im tiefen Becken bei Turtleman's Falls auswarfen, wie das Kind aufjaulte, wenn eine fußlange Regenbogenforelle den treibenden Wurm abfetzte. Er sah Geburtstage und Baseballhandschuhe und hin und wieder einen Trip in die Stadt, um die nichtsnutzigen Giants spielen zu sehen. Jemanden, dem er Kartenspielen beibringen und mit dem er trinken und dem er seine 1000 Lebensgeschichten und die Geheimnisse der Unsterblichkeit erzählen konnte. Und falls er die $430,000 auf einem gemeinsamen Konto sah, wobei die anderen $70,000 obendrauf für Kost und Logis abgingen, so ließ er sich davon nicht ungebührlich beeinflussen. Fräulein Emma Gatterley, die Sozialarbeiterin des Bezirks, unterrichtete Jake davon, dass sie guten Gewissens nicht empfehlen könne, ihm das Sorgerecht für den kleinen Johnny zu übertragen, und hakte, im Anschluss an sein fassungsloses Gebrüll, ruhig die Gründe dafür ab. Er war fast 80 Jahre alt und konnte ganz bestimmt nicht damit rechnen, sehr viel älter zu werden. Er war ein berüchtigter Trinker und Spieler. Es gab keine Frau im Haushalt. Sein Land kam wegen Steuerhinterziehung unter den Hammer. Und seine Motive waren, ganz offen gesagt, in Anbetracht des bedeutenden Erbes suspekt. Jake, dessen Spucke sprühte, unterstrich seine Widerlegung mit den Hieben einer Fleischsäge, die er in der Linken führte, und unterrichtete sie seinerseits davon, dass 79 für einen Unsterblichen gar kein Alter war, dass Trinken und Spielen Jungs zu Männern machte, dass es doch ein weibliches Wesen im Haushalt gab, einen frisch geworfenen weiblichen Jagdhundwelpen namens Nucky, weiß mit blaugrauen Tupfen, dass er voll und ganz beabsichtige, die Ranch seinem Enkel zu überschreiben, und zwar zusätzlich zum zu erwartenden Darlehen, dass seine Motive sie einen rechten Scheißdreck angingen, dass er mehr als bereit war, draufzugehen, wenn sie sich einmischte, wobei er versprach, als Vorletztes werde er vor den obersten Gerichtshof ziehen und als Letztes sie, Fräulein Emma Gatterley, mit diesen bloßen Händen erwürgen. Sie gab nach, indem sie rückwärts vor seiner Fleischsäge zur Tür hinausfloh. In der Sache jedoch blieb sie hart. Am nächsten Morgen, die Erinnerung an ihre Anwesenheit immer noch mit Flüchen überschüttend, nahm er die verbliebenen $632, packte einen Koffer mit Kleidung zum Wechseln und 9 Krügen Old Death Whisper und brach zum Kartenspielen auf. Die Zocker in den Spielzimmern der Nordküste sprechen immer noch im selben Ton davon, indem sie von der 41er Feuersbrunst sprechen. Sein Alter und seine Wildheit waren einschüchternd, aber es war sein schlichtes, schlankes, kahles, gottgewolltes, ungepanschtes Scheißhausglück, welches die Tische leer fegte. In 3 Monaten gewann er $90,000 und jedes Mal, wenn er die Stadt verließ, schickte er einen Barscheck an die Kanzlei Gott, Cut and Freeze in San Francisco, eine Gruppe schonungslos brillanter Anwälte, die sich auf Vormundschaftsrecht spezialisiert hatte, auf jeden Scheck reagierte wie Piranhas auf Blut und immer wieder neu wie rasend in Verfügungen, Anträge und Klagen ausbrach. Schließlich durch geschmeidiges Manövrieren, zusätzlich durch schmucke Umschläge voll wohlplatziertem Barem des Reibungswiderstands verlustig, wurde der Fall Richter Wilbur Tatum übertragen, einem Mann in den 80ern mit 17 Enkelkindern, einem Kneipenstraßenatlas aus geplatzten Äderchen auf dem Gesicht und einem Überziehungskredit in Höhe von $100,000 in Las Vegas, obwohl er 8 Ex-Gattinnen zu unterhalten hatte. Granddaddy Jake, wie ihn jetzt jeder auf seinen Wunsch zu nennen begann, fuhr seinen kleinen Enkel mit einem neuen Jeep-Kleinlaster hinaus auf die Ranch. Beständig sprach er mit dem Jungen, zeigte ihm Stellen, wo sie angeln und jagen gehen wollten, die Schwimmlöcher und Abkürzungen, sagte ihm, wie jeder winkende Nachbar, an dem sie vorbeifuhren, hieß. Tiny starrte geradeaus und nickte leicht. Als sie zum Ranchhaus kamen, das er von Lottie Anderson hatte auf Vordermann bringen lassen, setzte er Tiny mit 4,5 Litern Milch und einem Pfund Oreo-Knusperflocken an den Tisch, lud dann den Kleinlaster aus und räumte das Kinderzimmer ein. Als er in die Küche zurückkam, saß Tiny neben dem Brennholzkasten und baute einen Miniaturzaun aus Redwood-Anmachholz. Jake ging hinaus und hackte ihm zusätzliche Späne. Über sich sah er ein unordentliches V aus Enten, die hoch in Richtung Sonnenuntergang flogen und dem leichten Südwind folgten. Aber sie wühlten ihn nicht so auf wie gewöhnlich. Er hatte jetzt einen Enkel, um den er sich kümmern musste. Die Enten konnten für sich selber sorgen. Zweites Kapitel: Die entscheidende Damepartie des Jahres 78. Im Vorfrühling des Jahres 77 wurde Jonathan Tiny Macurst, gerade mal 22, wahnsinnig. Nachdem es Anfang Februar 5 Tage lang geschüttet hatte, 7 Zoll kalter Niederschlag, astknickende Winde klart das Wetter zu einem falschen und linden Lenz und hielt sich bis zur zweiten Märzwoche. Zuerst glaubte Tiny es nicht, aber nach 20 Tagen ging er vor die Tür und prüfte den Boden. Er war perfekt. Er hatte den Zaun den ganzen Winter über geplant, ihn maßstabgerecht auf Millimeterpapier gezeichnet, jeden Sonntagnachmittag seine Werkzeuge gereinigt und geölt, bis Granddaddy Jake schwor, sie würden ihm aus der Hand glitschen. Und jetzt, endlich, traf die Vorbereitung auf perfekte Bedingungen. Der Boden war genau richtig zum Pfostenlochgraben, nicht so matschig, dass das Spatenblatt nicht scheuerte, aber auch nicht so trocken, dass es keinen Biss hatte. Am ersten Tag im Freien grub er 120 Pfostenlöcher, jedes genau 3 Fuß tief, im Abstand von präzise 7 Fuß und in einer Reihe so gerade wie die kürzeste Entfernung zwischen 2 Punkten. Er ging an jenem Abend pfeifend nach Hause. Er aß einen halben Rehbraten mit üppig Bratkartoffeln, machte den Abwasch, schlug Granddaddy 5-mal hintereinander vernichtend im Damespiel, kippte seinen allnächtlichen Schuss Old Death Whisper und wollte gerade ins Bett, als Granddaddy Jake zur Türe schritt. »Besuchst du deine Freundin?« grinste Tiny, denn das war die einzige Erklärung, die Granddaddy je gegeben hatte, seit er vor ein paar Wochen zum ersten Mal zu diesen nächtlichen Streifzügen aufgebrochen war. »Immer noch besser als Wichsen«, grunzte Granddaddy und war verschwunden. Die plötzliche grelle Weißglut schockte Tiny aus dem Schlaf. Benommen, verwirrt, schien er stundenlang in dem schieren Licht zu hängen, bis die Himmel schließlich barsten und ein rüttelnder Donnerschlag das Haus erschütterte. Als er verklang, erhob sich der Wind, um als ein Geist zu heulen. Die ersten Regentropfen kamen als nervöse Schauer, dann schüttete es. In einer seltenen Zurschaustellung von Missvergnügen schleuderte Tiny sein Kissen gegen die Wand. Das Gewitter war das erste von 3, die von Hawaii hereinfegten. Jedes dauerte etwa 2 Tage mit jeweils etwa 15 Stunden feuchter Ruhe zwischen den Güssen. Die Flauten waren Folter für Tiny. Erst lockten sie und dann versagten sie sich. Granddaddy Jake war fast genauso schlimm. Vom ersten Gewitter draußen erwischt, holte er sich eine Erkältung, die erste seines Lebens, wie er geltend machte, und trat unverzüglich eine Bettruhe an. Tiny kochte und sorgte für ihn, was hauptsächlich bedeutete, dass er ihm seinen Whisky holte und stundenlang mit ihm Dame spielte. Weil Granddaddy Jake sich dachte, dass er, solange er ohnehin auf der Nase lag, seine Spielzüge verfeinern konnte, bevor er Lob Noland zu $100 pro Spiel herausforderte. Tiny hatte Lob Noland zu $2,700 pro geschlagen, bevor er alt genug zum Rasieren war. Und jetzt, 10 Jahre besser, konnte er seinen Granddaddy mit der Verlässlichkeit einer Atomuhr vernichten. Am ersten Tag spielten sie darum, wer die ersten 5 von 9 gewinnt, und als Tiny die ersten 5 hintereinander gewann, bestand Granddaddy darauf, insgesamt 19-mal zu spielen, um puren Dusel auszuschließen, argumentierte er. Und 2 Tage, nachdem die Gewitter vorüber waren und Tiny mit schmerzhafter Dringlichkeit zu seinem Zaun zurück wollte, spielten sie um die besten 500 von 999, wobei es 451 für Tiny und 12 für Granddaddy Jake stand, beziehungsweise 12 Partien, bis Tiny klar wurde, dass Granddaddy nicht genesen würde, bevor er nicht gewonnen hatte, was Tiny dazu brachte, so viele Partien wie möglich zu schmeißen, was, wenn man die zunehmend exzentrische Spielweise seines Granddaddys bedachte, nicht immer möglich war. 3 weitere Tage lang bekämpften sie einander auf dem Spielbrett. Niemand, der sie sah, hätte angenommen, dass sie Verwandte waren. Tiny war 22, aber sein rundes, weiches Gesicht ließ ihn 6 Jahre jünger erscheinen, immer noch dem Gestammel der Adoleszenz verpflichtet. Granddaddy war 99, im Großen und Ganzen bei klarem Verstand, aber bereits eine Beute der stotternden Ausfälle der Senilität. Tiny, wie die meisten Männer mit der Bürde dieses Kosenamens, maß 1,92 Meter, wenn er in einer Mulde stand, und quälte die Personenwagen aus Toledo, Ohio, mit seinen 121,05 Kilogramm. Granddaddy war einschließlich Cowboystiefel 1,62,5 Meter groß und wog nur eine kleine Kerbe über 45 Kilogramm obwohl er oft bei der geringsten Provokation einräumte, einst 1,80 Meter groß und 90 Kilogramm schwer gewesen zu sein, bevor harte Arbeit und noch härtere Frauen ihn geschrumpft hätten. Und wenn er immer noch in Rufweite seiner besten Mannesjahre wäre, hätte er deinen Arsch längst zu Schnurholz verarbeitet und säuberlich aufgestapelt, bevor das Sägemehl auch nur den Boden berührt. Tiny war glücklicherweise so liebenswürdig, wie sein Granddaddy streitlustig war, so gelassen und gütig, wie der alte Mann wild und kriegslüstern war. Die Verschiedenheit der Temperamente äußerte sich in Stilfragen. Tiny genoss die offene, lineare Klarheit des Damespiels. Granddaddy bevorzugte Spiele mit unberechenbaren Jokern, wo die Stärke in den Geheimnissen lag, die man hatte, und wo man auf seinem eigenen Gespenst ins Auge des Chaos ritt. Tiny begann im Morgengrauen mit der Arbeit, Granddaddy regte sich erst gegen Mittag. Tiny hatte nichts gegen Abwasch, Granddaddy kochte, eine Fertigkeit, die ihm durch Tinys Adoption aufgezwungen worden war und an der er seltsamerweise Gefallen gefunden hatte. Aber er kochte nur Abendessen, da dies die einzige Mahlzeit war, die er zu sich nahm. Hatte er doch das Frühstück im Schlaf übersprungen und bestand doch sein Mittagessen aus einer Tasse Kaffee mit einem schönen Schuss Old Death Whisper. Tiny trank wenig, meist nur einen Schluck vor dem Zubettgehen, um die Träume zurückzuhalten. Granddaddy trank viel, oft 0,6 Liter pro Tag, damit die Träume nicht zur Ruhe kamen. Tiny fischte mit selbstgebastelten Ködern, sehr zu Jakes Widerwillen. Jake verwendete Würmer, kapierte beim besten Willen verdammt nochmal nicht, weshalb man keine Würmer verwenden sollte, und behauptete, er würde in der Hölle Halbgefrorenes zur Erfrischung gereicht, als dass er auch nur in Erwägung ziehe, mit einem Angelhaken an den Hühnerfedern gebunden worden sein, fischen zu gehen. Tiny lachte in sich hinein, gutmütig und beständig. Granddaddy meckerte, schnaubte, krakelte, polterte und gröhlte. Tiny hatte einen vollständigen Satz starker, wohlgeformter Zähne. Granddaddy hatte starkes, wohlgeformtes Zahnfleisch. Plus 5 Zähne, von denen 2 so angeordnet waren, dass sie miteinander knirschen konnten, was ihm erlaubte, auch Knorpel zu zermalmen. Tiny träumte nicht gern. Granddaddy Jake träumte inzwischen unablässig, wie ein Stock, der mit der Strömung treibt. Ihre Unterschiede, so zahlreich sie auch sein mochten, waren oberflächlich. Ihre Gemeinsamkeiten, wenige zwar, besaßen eine gewisse Tiefe. Sie hielten sich durch die verblüffte Liebe, die sie füreinander empfanden, eine Freundlichkeit jenseits barer Toleranz, ein Blutsverständnis dessen, was ihr jeweiliges Herz bewegte. Zuerst hatte Jake zu sehr versucht, Tiny aus seinem Schneckenhaus zu locken und ihn mit Süßigkeiten und Baseballbällen und Spielzeuglastwagen, Angelruten und Schokostreuselkeksen, kompletter Zuwendung und totaler abgöttisch liebender Allerlaubnis bombardiert. Als Lottie Anderson erwähnte, Kinder in Tinys Alter liebten Sandkästen, ließ Granddaddy Barney Wetzler von der Firma Gebrüder Wetzler Kies und Mergel 27 Quadratmeter knietiefen feinsten Flusssand herankarren. Weil er sich dachte, dass jeder Junge einen Hund haben sollte, hatte Granddaddy Jake ihm innerhalb eines Monats 4 angeschafft. 2 Walker-Fuchshundwelpen, einen bretonischen Spaniel und eine nüchterne Beagle-Kreuzung namens Boss, der auch ohne je Nutzen aus Granddaddys Whisky gezogen zu haben, 18 Jahre als Tinys ständiger Begleiter verbrachte, bis ihn ein großer Wildeber namens Lockjaw, Wundstarrkrampf oder Maulsperre, vom Skrotum bis zum Halsband aufschlitzte. Boss hatte es durch schiere Willenskraft und Gemeinheit bis nach Hause geschafft, um an der Tür zu kratzen, bevor er starb. Als diese Exzesse guten Willens bei Tiny äußerst karge, bestenfalls höfliche Reaktionen zeitigten, hatte Granddaddy Jake einen Krug auf die Veranda genommen, um sich diesen sozusagen durch den Kopf gehen zu lassen. Es dauerte eine Weile, bis er das Offenkundige klar begriff. Tiny hatte der Tod seiner Mutter umgehauen, und weil nur die Zeit und vielleicht ein bisschen Zärtlichkeit das heilen konnten, beschloss Jake einfach der zu sein, der er war, und sein Leben so weiterzuführen wie bisher. Und wenn der Junge mitmachen wollte, prima, herzlich willkommen. Und wenn nicht, naja, Jake war es gewohnt, allein zu angeln. Echte Gefühle brauchen Zeit, bis sie das Vertrauen verdienen, das ihnen Echtheit verleiht. Und, taxierte Jake, ein Unsterblicher wie er hatte, wenn schon sonst nichts, dann doch jede Menge Zeit. Auch teilten sie sich in ihre Leidenschaften, die sich in der Sorte unterschieden, aber nicht in der Heftigkeit. Seit Jake die erste Abfüllung der Rezeptur des sterbenden Indianers gekostet hatte, war seine Leidenschaft die Verfeinerung und immer vollkommenere Reinheit von Whisky. Dies Ziel verfolgte er mit der Glut eines alten Alchemisten, der den Stein der Weisen sucht. Wie er jedem erläuterte, der zuhören mochte, war es nicht so sehr die Reinheit, hinter der er her war. Hölle, reinen Alkohol konnte man verdammt fast kaufen. Wie etwas viel Wertvolleres. Molekularer Charakter. In den späten 60ern war eines Tages ein Hippie zur Ranch hinausgewandert. Nachdem er vakuumäugig und in schleppender Sprechweise vorgetragen hatte, er suche und begrüße alle Arten mentaler Transformation und habe gehört, Jake stelle ein Getränk her, welches von solchen gemüts- und geistesverändernden Eigenschaften durchdrungen sei, bot er an, 2 LSD-Tabletten gegen eine ordentliche Kostprobe zu tauschen. Granddaddy zeterte und schimpfte, wie sehr er Drogen hasse und diesen nichtsnutzigen, langhaarigen Arsch von einem Trottel erschießen sollte, weil er versuche, seinen Enkel zu verderben. Aber da es eins der wenigen Male war, dass jemand tatsächlich Old Death Whisperer hatte probieren wollen, gab er nach, weigerte sich aber zu tauschen. Der Langhaarige, der sich als Bill the Thrill identifizierte, bestand darauf, die Optimaldosierung zu nehmen, welche Granddaddy, der sein eigenes Volumen zugrunde legte, auf etwa 0,6 Liter veranschlagte. Der Langhaarige, obwohl nach dem ersten Schluck sichtlich aufgewühlt, schaffte es noch 6 bis 7 schnelle Züge hinunterzustürzen, bevor er auf der Veranda zusammenbrach und sich in einer solchen Art und Weise zu winden und zu wälzen begann, dass Boss, Tinys mürrischer und immer geiler Beagle, herzueilte, um ihn zu decken. Dieser Vorgang bewirkte in dem Langhaarigen eine mentale Transformation, der ziemlich schwer zu folgen war. Aber, soweit Granddaddy je daraus schlau wurde, musste der langhaarige Bursche geglaubt haben, er wäre ein Waschbär oder sowas. Denn er sauste zum Nussbaum auf dem Hof, er klomm ihn mit einem einzigen gigantischen Satz und hockte die nächsten 3 Stunden lang vornübergebeugt inmitten der kahlen Äste wie ein Bussard, der gleich kotzen muss. In der ersten Stunde weinte er. In der zweiten Stunde lachte er. In der dritten Stunde schwieg er still. Zu Beginn der 4. Stunde machte er einen Kopfsprung und fiel zu Boden wie ein Sack nasses Getreide. Er brach sich beide Arme. Auf dem Weg ins Krankenhaus bot er an Granddaddys gesamte Vorräte sowie die zukünftige Produktion zum Preise von $33,30 pro Liter zu kaufen, wenn ihm dadurch das Recht auf Alleinvertrieb eingeräumt würde. Nach wenigen Jahren hatte das Erzeugnis bei gewissen Liebhabern und Kennern sabbernder Bewusstlosigkeit Kultstatus erlangt und es gelang Granddaddy Jake, den Saldo in Höhe von $300,000 auf seinem und Tinys gemeinsamen Konto stabil zu halten. Tinys Leidenschaft waren Zäune. Granddaddy Jake war überzeugt, dass Tinys erstaunlicher Wachstumsschub im Alter von 5 bis 9 Jahren darauf zurückzuführen war, dass er sich gezwungen hatte, groß genug zu werden, um mit den Werkzeugen hantieren zu können. Als er 12 war, baute er bereits Zäune, die jeder Meister bewundern musste. Und mit 20 waren seine Zäune so stark und anmutig, dass dieselben Meister vor Neid erblassen mussten. Er arbeitete in Stein, Palisade, Pfosten und Brett und Draht. aber am allerliebsten mochte er den traditionellen kalifornischen Schafzaun, 90 cm hoher mittelfeiner Maschendraht, an 10 x 12,5 cm dicke Redwood-Pfosten gespannt, mit einer einzelnen Litze Stacheldraht obendrauf. Er arbeitete gern in Draht, weil Draht Doing machte und es gab nichts, was ihm tiefere Befriedigung verschaffte, als oben am Stacheldraht zu zupfen und zuzuhören, wie es einmal komplett um den ganzen Zaun herum widerhallte. Lob Noland nannte die Zäune Tiny's Gitarren und behauptete, an einem besonders klaren Tag ihre unverwechselbaren Töne gehört zu haben, als er am Beeler Lake in den östlichen Sierras zum Angeln war, etwa 200 Meilen entfernt. Die meisten Menschen werteten diese Behauptung jedoch als den üblichen Scheiß, ganz typisch für Lob Noland. Es erstaunte niemanden, dass Tiny ausgezeichnete Zäune baute, denn von Temperament war er geduldig und genau. Aber niemand konnte verstehen, warum er sie baute, denn Tiny und Granddaddy hielten keinerlei Vieh, und da die Kojoten den Brüdern Bolin vor 2 Jahren das letzte Schaf weggefressen hatten, gab es auch bei ihren unmittelbaren Nachbarn keins. Granddaddy Jake sprach ihn eines Abends nach dem Essen darauf an: »Wenn du nichts einzäunst, grenzt du vielleicht was aus?« Aber Tiny schüttelte nur den Kopf und murmelte: »Nö, das sind nur Zäune. Ich baue eben gern Zäune.« Fast hätte Granddaddy das Thema weiter verfolgt, aber dann ließ er es sausen und wiederholte mit freundlichem Spott: »Nur Zäune, so ein Scheiß, als wäre mein Whisky nur was zu trinken.« Tiny musste, dank der verbitterten Wachsamkeit von Fräulein Emma Gatterley bei der sozialen Wohlfahrts- und Aufsichtsbehörde, zur Schule. Von der ersten Klasse bis zur mittleren Reife bekam er immer in allem eine glatte, gediegene 3. Sprach selten im Unterricht, machte viele nette Bekanntschaften und schloss keine Freundschaften. In seiner ersten Tonstunde sank der Footballtrainer, der es auf eine Festanstellung bei der B-Jugend abgesehen hatte, buchstäblich auf die Knie, um Tiny dazu beknien zu können, doch bitte in seiner Mannschaft mitzuwirken. Tiny sagte furchtbar gern, er müsse aber sofort nach der Schule nach Hause, um an den Zäunen der Ranch zu arbeiten. Dasselbe sagte er zu Sally Ann Charters, als sie ihn fragte, ob er Lust habe, sie zum Tanztee mit Damenwahl zu begleiten. Dasselbe sagte er zu Herbie und Alan, als sie wollten, dass er über die Osterferien mit nach Tijuana kommt, damit man sich dort gepflegt die Sitzbezüge im Auto aufmöbeln lassen und einen Zug durch die Hurenhäuser machen konnte. Dasselbe sagte er dem Basketballtrainer und dem Lauftrainer. Genau dasselbe. Er war zufrieden, wenn er an seinen Zäunen arbeiten konnte. Er plante sie im Winter, baute sie im Frühling und im Sommer und machte die Pfosten im Herbst, indem er Redwood spliss und ihnen mit Stichaxt und beidhändigem Zimmermannsmesser den letzten Schliff gab, bis man aus 3 Metern Entfernung hätte schwören können, dass sie aus der Fabrik kamen. Als er mit der Grundschule fertig war, hatte er den Grund und Boden der Ranch mit Zäunen umgeben. Seine Jahre auf der weiterführenden Schule verbrachte er mit der Errichtung und Überarbeitung interner Begrenzungszäune, dem Verfertigen von Toren und dem Schmieden seiner ersten Torangeln, Riegel und so weiter. Nach der mittleren Reife fing er wieder ganz von vorne an und vervollkommnete seine Zäune. Er bekam zahlreiche Angebote zu hervorragenden finanziellen Bedingungen, für andere Leute Zäune zu bauen. 2 kamen sogar aus dem fernen Montana. Aber er sagte immer: »Mensch, ich wäre gern behilflich, aber ich habe einfach zu Hause zu viel zu tun und ein bisschen muss ich auch auf meinen Granddaddy aufpassen.« Tiny und Granddaddy Jake teilten auch die Leiden, die unweigerlich mit ernsthafter Leidenschaft einhergehen. Bei Granddaddy war es hauptsächlich Fräulein Emma Gatterley, die ihm das Leben vergällte, denn sie verlangte, nachdem sie Jakes Brennerei entdeckt hatte, von Sheriff Hobson, er solle endlich einschreiten, woraufhin dieser, vereidigter Friedenswächter, der er war, bei Granddaddy vorfuhr und ihn dazu brachte, die Anlage woanders aufzubauen, bis sie sie wiederentdeckte. Es konnte einem schon sehr auf den Sack gehen, ständig die Destillierapparaturen ab- und woanders wieder aufzubauen, Aber ernstlich lästig war es, von dieser Person unter Druck gesetzt zu werden, und er schloss sie regelmäßig in seine Verwünschungen ein, die sich fluchgetränkt gegen die Verlogenen und die Käuflichen, die Verderbten und die Bestechlichen richteten, und er erwähnte sie im selben schleimigen Umfeld wie Betrüger am Spieltisch, Biertrinker und einem gelegentlichen Einsprengsel all seiner Ex-Gattinnen. Tinys Nemesis waren Wildschweine. Mit ihrem knorpligen Rüssel, ihrem kraftvollen Nacken und ihrer zielgerichteten Gier sind Wildschweine die natürlichen Feinde des Zauns. Sie lieben es, ihre Rüssel unter Zäune zu stecken und mit schamloser Wonne den Kopf zu heben, so unter dem hochgequetschten Triumphbogen aus Draht einen bequemen Durchgang für den rundlichen Körper schaffend. Und wenn das nichts bringt, fetzen sie das Scheißding einfach um. Ein ganz bestimmtes Schwein stellte eine persönliche Heimsuchung dar. Lockjaw. Wunschstarrkrampf. Beziehungsweise Maulsperre. So genannt, weil man ihn nie einen Ton hatte von sich geben hören, war seiner Größe und der Liederlichkeit, mit der er sich seiner Zerstörungswut hingab, wegen in den küstennahen Hügeln zur Legende geworden. Geschichten über ihn, der üblichen menschlichen Übertreibung unterworfen, gab es zuhauf, und selbst wenn man sie um die Hälfte reduzierte, grub er immer noch jeden Garten vom Humboldt County bis nach Marin County um, riss genügend Lämmer, um die Aufzuchtstationen des gesamten Tals mindestens 5 Jahre lang auszulasten, wühlte genug Erde auf, dass jedem Traktor vor Neid die Dichtungsringe platzten, zeugte so viele Sauen, dass sie, Rüssel an Schwanz aneinandergelegt, die Länge des San Andreas-Grabens erreicht hätten, und entwischte dabei die ganze Zeit den besten Jägern Nordkaliforniens. Für Tiny war er die Verkörperung des Leidens. Er hatte nicht nur ungezählte Strecken seines ausgezeichneten Zauns zerstört, sondern Boss so schlimm aufgeschlitzt, dass er daran starb. Tiny hatte sich angewöhnt, Lockjaw als Teil seines Zauninstandhaltungsprogramms gelegentlich zu bejagen. Aber Lockjaw war nicht nur schweigsam, er war auch schlau. Und er wurde noch viel schlauer, nachdem Tiny ihm aus 180 Metern Entfernung eine 648 Milligramm schwere 243er Kugel durch die Spitze des linken Ohrs geschossen hatte. Lockjaw übte Vergeltung, indem er Tinys Zäune verschrottete, wann immer er auf dem Weg zu seiner Lieblingssickerquellensuhle am anderen Ende des Hügelkamms das Gelände queren musste. Es hatte seit mindestens 10 Jahren Scharmützel gegeben, aber als Boss starb, war der Krieg ausgebrochen, was ein weiterer Grund war, weshalb Tiny es so eilig hatte, zu seinen Umzäunungen zurückzukehren, als das letzte hawaiianische Gewitter vorübergezogen war. Er hatte den Nordzaun abgebaut, um ihn ganz neu wieder aufzubauen, und da die Nordgrenze nun schon seit einem halben Monat ohne Zaun war, dachte Lockjaw vielleicht, er hätte aufgegeben. Seit beinahe 3 Tagen war das Wetter nun schon schön, aber er saß immer noch beim Damenmarathon mit seinem kränkelnden Granddaddy fest, der, obwohl er behauptete, er fühle sich einfach grauenhaft, seit 4 Tagen nicht mehr gehustet oder genießt, sondern vielmehr seinen täglichen Krug Whisky mit dem gewohnten Genuss geleert hatte und überhaupt so keck aussah wie immer und fast derb wurde, als er im Damespiel aufschloss, vor Entzücken meckernd lachte, als er Tiny mit Zügen schlug, die dieser weder je gesehen noch von denen er auch nur gehört, geschweige sie sich auszumalen gewagt hätte, mit Zügen wie dem Biloxi-Blitz, der doppelten King-Kong-Pimmelschraube und, das wirkte immer, dem alten Weichensteller. Züge, die so unbegreiflich tollkühn waren, dass Tiny all sein Talent aufbringen musste, um ihnen zu erliegen. Am ersten Tage im April, der Spielstand lag von der vergangenen Nacht her bei 499 zu alles andere, schritten sie um 12 Uhr mittags zur Entscheidung. Tiny manövrierte sich brillant in eine Position, in der er mit einem Dreierschritt gefahrlos seinen König einbüßen konnte, und obwohl Granddaddy Jake 2 Züge brauchte, bis er das merkte, entschied er letztlich die Eröffnung für sich und siegte dann auch irgendwann. Der Beugestützquerfeld ein Vorschlaghammer mit dreifachen Klötenquetscher hat dir den Rest gegeben, krähte Granddaddy, als Tiny reuevoll den Kopf schüttelte. Das letzte Mal, dass ich den anwenden musste, war das gegen Pud Clemens oben in Newport. Das war so im Jahre 46, 47 herum. Aber macht ja nichts draus, Tiny. Zu Anfang, als ich von der Lungenentzündung geschwächt war, hast du dich wacker geschlagen. Aber auf Dauer habe ich dich doch mit meiner Erfahrung zermürbt. »Ja, du hast mächtig aufgespielt«, pflichtete Tiny ihm bei. »Ich wünschte, du könntest deine Erkältung genauso leicht besiegen.« »Oh, mir geht es heute schon viel besser. Nicht erstklassig, aber passabel. Vielleicht stehe ich sogar auf.« »Was möchtest du denn zum Abendessen?« »Hölle, wenn ich sowieso aufstehe, kann ich auch was zu futtern brutzeln. Müsste auch mal wieder eine frische Ladung Hausmarke anwerfen. Das Angebot fällt hinter die Nachfrage zurück. Und außerdem, wenn du nicht bald den Nordzaun in Ordnung bringst, suhlt sich Lockjaw unter der Veranda.« Und schon war Tiny zur Tür hinaus und weg. Als er aber 15 Minuten später den Hügelkamm erreichte, erpicht, die letzten 100 Löcher fertig zu graben, bot sich ihm ein Anblick, der ihn wütend machte. Er hatte den Aushub aus jedem bereits gegrabenen Pfostenloch säuberlich links von jedem Loch aufgehäuft, und jetzt war kein einziges Häufchen übrig. Sie waren niedergetrampelt, verstreut, ganz allgemein zerstört. Noch bevor er die deutlich großen Spuren sah, die in die feuchten Überbleibsel der ersten paar Häufchen graviert waren, wusste Tiny, dass es Lockjaw gewesen war. Dies war nicht einfach ein Fall, bei dem man niederreißt, was einem im Wege ist, oder sich gegen einen amoklaufenden Macho-Beagle zur Wehr setzt, der einem ins Gesicht schnappt. Dies war bösartig. Dies war vorsätzlich. Tiny gestattete sich einen schallenden Fluch, der seines Granddaddys würdig gewesen wäre, machte sich dann ans Aufräumen, so gut es eben ging. Er entdeckte bald, dass der Meisteraushub wieder in die Pfostenlöcher zurückgestopft worden war, und hob sie eifrig und mit großer Sorgfalt wieder aus, war auch bereits ein schönes Stück weit gediehen, als er bemerkte, dass eins der Löcher gegen Ende der Strecke ganz speziell verwüstet war. Es sah aus, als habe jemand es durchwühlt, gekaut und sich darauf gewälzt. Tiny schnipste den triefnassen Dreck von den Fingern und begann mit der Untersuchung. Rings um das Loch war das Erdreich bis zur Lehmschicht abgetragen worden, und am Rand waren die Rinnen und Furchen von Stoßzähnen zu sehen. Die zielgerichtete Zerstörung verdutzte Tiny, bis er das Loch aufzuschaufeln begann. Nahe dem Boden, halb begraben und dreiviertel ersäuft, fand er ein frisch geschlüpftes Entenküken, die Federn verfilzt zu einem Ball aus matschigem Papp. Tiny war perplex. Es gab auf ihrer Ranch keine Enten, und die Nachbarn hatten, soweit er wusste, auch keine, und er hatte auch noch nie von Enten gehört, die auf kahlen Hügelkämmen nisteten. In der Hängematte seiner linken Hand trug er das Entlein nach Hause, um zu hören, was sein Granddaddy dachte. »Was verdammte Kacke nochmal ist das denn?« schrillte Granddaddy, als Tiny das schlammüberkrustete Küken auf dem Küchentisch auslegte, an dem Jake seine vierte Tasse Kaffee austrank und ein altes Exemplar von »Argosy, die Fundgrube für die Landfamilie«, las. »Ein Entenbaby, glaube ich«, sagte Tiny und fuhr fort zu erklären, wie und wo er den Vogel gefunden hatte, während sein Granddaddy ihn untersuchte, aus allernächster Nähe betrachtete und gelegentlich mit knotigem Finger anstupste, wobei er vor sich hin murrte. »Kaum noch am Leben, nur das Herz schlägt noch, und auch das hört sich stümperhaft an.« Er sah Tiny an. »Bist du sicher, dass es Lockjaw war?« »Jawohl«, nickte Tiny, »da waren Spuren im Lehm. Es sei denn, du weißt was anderes, was eine Paarhuferspur hinterlässt, 13,5 Zentimeter lang und vom Gewicht gut einen Finger tief.« »Und du sagst, das Pfostenloch, in dem du das gefunden hast, war völlig zermanscht?« »Wie die Hölle.« »Ja, verdammt«, wiegte Granddaddy den Kopf. »Ich habe den Verdacht, der alte Lockjaw hat die ganze Nacht versucht, diesen armen, beschissenen Vogel zu fressen.« Er gluckste vor Vergnügen. »Muss ihn total verrückt gemacht haben, so ein leckerer kleiner Happen, und er kommt nicht ran.« Tiny grinste. Ich sehe ihn richtig vor mir, den Rüssel in das Pfostenloch gerammt, und er geifert und mampft. War für diesen traurigen kleinen Schweinehund wahrscheinlich weniger komisch, gestikulierte Granddaddy in Richtung des matschverschmierten Entenkükens, welches auf dem weißroten Wachstuch lag, mit dem der Küchentisch gedeckt war. Muss gewesen sein, wie wenn man in die Läufe einer Zwölfer-Schrotflinte starrt, von vorne, wo es spannend wird. Dem Entlein schauderte leicht, als fiel ihm der Anblick wieder ein. Granddaddy beugte sich rasch vor und drückte ein Ohr an den winzigen Brustkorb. Er lauschte konzentriert. »Galoppierender Jesus!« bellte er und fuhr hoch. »Sein Herz hört aufzuschlagen. Tiny, hol einen Krug Death Whisper aus dem Küchenschrank. Dies ist ein Notfall und erfordert erste Hilfe.« Während Tiny einen Krug von Granddaddys Bestem holte, schraubte der alte Mann die Pipette von einer Flasche Vic-Nasentropfen. Tiny zog den Proppen aus dem Krug, stellte den Krug auf den Tisch, wobei er den austretenden Dämpfen gekonnt auswich. Granddaddy zog eine volle Pipette auf, zwang das Entlein, den Schnabel zu öffnen und verabreichte ihm mit entschlossenem Druck auf den kleinen Gummiballon den gesamten Inhalt des Stechhebers. Die Wirkungen setzten sofort ein, dem Entlein quollen die Augen hervor und es begann mit wildem Chilpen auf dem Tisch herumzuzappeln. »Na, das Herz pumpt schon mal wieder«, strahlte Granddaddy. »Jetzt wollen wir ihn gewaschen kriegen und sehen, wie er aussieht.« Eine Stunde später rannte das Entlein, tuffig-duftig getrocknet, auf der Tischplatte umher, fuchtelte mit seinen Stummelflügeln und piepste froh. »Wie, glaubst du, ist es überhaupt in dieses Pfostenloch hineingeraten?«, fragte Tiny, während sie es beim Herumtollen beobachteten. »Will verdammt sein, wenn ich's weiß. Ich hab nicht mal eine interessante Theorie.« »Es ist so überhaupt kein Sinn drin.« »Das wäre auch nicht das erste Mal«, grummelte Granddaddy. Dann, schärfer, zu Tiny. »Behalten wir ihn? Oder sie? Je nachdem?« »Wenigstens, bis alles bei ihm verheilt ist, klar.« »Mir kommt da jetzt schon Scheiße noch eins verheilt genug vor. Sieh dir an, wie er über diesen Tisch tobt.« »Ich meine, bis er groß genug ist, für sich selbst zu sorgen.« »Dann geben wir diesem Geschöpf lieber einen Namen, damit es weiß, von wem wir die ganze Zeit reden.« Tiny lächelte. »Ich habe mir schon einen guten überlegt.« Er machte eine Kunstpause, um der Wirkung willen. »Pfostenloch.« »Ein ziemlich guter Name«, stimmte Granddaddy zu, »aber ich habe einen wirklich guten. Fop.« »Fop«, wiederholte Tiny sinnentleert. Granddaddy ließ ihm sein volles, fünfzahniges Grinsen zuteil werden. »Fop, Doc.« »Fop ist der Vorname, Doc ist der Nachname, und das Ganze ist sowohl ein Binnen- wie ein Schüttelreim. Kapierst du das? Fop, Doc.« »Das ist ein grauenvoller Name«, stöhnte Tiny. Grauenvoll oder nicht, und trotz Tinys Widerstand wurde Fop zum Namen des Entleins, und diese Entscheidung trat im Rahmen der nächsten Samstagabend-Pokerrunde durch allgemeinen Sprachgebrauch in Kraft. Die Spieler Ed Bulpeen und sein Junge Ike, Lob Noland, die Brüder Stranton, Happy und Pee-wee, sowie Lonnie Howard lachten über Jakes üblen Karlauer. »Fop Doc! Fop Doc! Fucked up! Das muss man sich mal vorstellen!« Wussten aber auch dessen seltsame Akkuratesse zu schätzen, denn irgendwas an dem Entlein war tatsächlich fucked up. Sie gingen davon aus, dass der Ursprung der Ente letztlich in einem Ei zu suchen war, und glaubten gern, dass Tiny sie bei seinen Grabungen auf dem nördlichen Hügelkamm gefunden hatte, aber niemand hatte eine Ahnung, wie sie aus dem Ei in das Pfostenloch gekommen war. »Vielleicht hat ihre Mama sie verloren, als sie durch die Gewitter flog«, schlug Lonnie Howard vor und warf einen verstohlenen Blick auf seine spielentscheidende Karte. »Du ignoranter Dummschädel«, kläffte Granddaddy verächtlich. »Enten fliegen nicht durch die Gegend und klemmen sich dabei ihre Jungen unter die Flügel. Das wäre, als versuchte man, gleichzeitig zu pissen und sich einen runterzuholen.« »Und was glaubst du, wie es sonst passiert ist, du alter Zausel?« schoss Lonnie zurück. »Ich bin nicht 99 Jahre alt geworden, indem ich mich auf alberne Spekulationen eingelassen habe«, erwiderte Granddaddy. »Es ist schon schwer genug, Gutes von Scheiß zu unterscheiden. Da braucht man nicht auch noch zur allgemeinen Verwirrung beizutragen, indem man wissen will, was man nie wissen wird.« »Aber du hast uns noch nicht gesagt, was du weißt«, stellte Lob Noland anheim. »Was zum Thema Enten, wie ich das sehe, arschwenig bis nichts sein dürfte.« Granddaddy ergriff den Haufen Geld, der vor ihm lag, und ließ es in die Mitte des Tisches regnen. »Ich wette so viel, dass ihr nicht mal wisst, was für eine Sorte Ente das ist«, und deutete mit knorrigem und zittrigem Finger auf Fopp, in einem Pappkarton unter dem Küchenherd schlafend. »Aber du weißt es wahrscheinlich«, sagte Lob zweifelnd, »obwohl ich sagen würde, dass es ein Tick zu früh ist, sich da festzulegen.« »Das stimmt«, fügte Ed Bulpin sanft hinzu. »Wenn sie noch kein richtiges Gefieder haben, sehen sie alle ziemlich gleich aus.« Damit fing es an. Es endete damit, dass jeder außer Tiny und Happy 100 Dollar und seine Voraussage in einen gemeinsamen Pott legten. Wer Fobs Spezies und Geschlecht korrekt genannt hatte, kriegte alles, wobei etwelche Streitereien von John Coombs, dem örtlichen Tierarzt, beigelegt werden sollten. Es gab keine Streiterei. Nach 2 Monaten stand fest, dass es sich bei Fob um eine weibliche Stockente handelte. Granddaddy Jake strich das Geld mit dem unfeinen hämischen Gelächter der Genugtuung ein. Drittes Kapitel: Fob. Bereits in den ersten Wochen ihrer Rekonvaleszenz wurde offenbar, dass Fob eine ungewöhnliche Ente war. Sie weigerte sich, im Haus zu fressen oder zu scheißen. Sie wackelte verzweifelt piepsend zur Tür und hämmerte wie ein verfehlter Specht dagegen, bis jemand kam und sie hinausließ. Ihr Appetit war omnivor und immens. Pfannkuchen, Käse, Maisschrot, Wild, Zwiebelschale, egal, es wurde verschlungen. Und wie sie so aß, wuchs sie. Nach 4 Monaten wog sie fast 20 Pfund. Granddaddy Jake, mit seiner Schwäche für Exzesse in jeder Form, war so beeindruckt, dass er Nachbarn zum Gucken kommen einlud. »Verdammt«, murrte Willis Hornsby, als Fob eine pfundschwere Kette aus Cocktailwürstchen aufschlabberte und sich danach über eine Kaffeebüchse mit geschroteter Gerste hermachte. »Im Fressbereich bleibt bei ihr nicht viel zu wünschen übrig, was?« strahlte Granddaddy. »Wie ein gefiederter Staubsauger.« Willis schüttelte den Kopf. »Sowas habe ich ja noch nie gesehen.« »Wir hätten sie vielleicht Elektrolux nennen sollen«, meinte Jake. »Oder Hölle, noch viel besser, Dolly P.« »Dolly P.«, fragte Willis, »hört sich an wie ein Fischerboot.« »Nein, Dolly Pringle. Große Rothaarige, mit der ich mal in Coos Bay gegangen bin. Eine Frau von erstaunlichen Talenten. Sie konnte einen Golfball durch 25 Meter Gartenschlauch saugen. Ich habe miterlebt, wie sie Benzin abgesaugt hat, bergauf. Ihr mögt es nicht glauben, aber ich habe mal eine 1000-Dollar-Wette gegen Big Dave Stevens gewonnen. Da haben wir eines Nachts die gute alte Dolly mit auf den Parkplatz genommen und sie hat in 14 Minuten und 32 Sekunden die gesamte Verchromung komplett von einer Anhängerkupplung gesaugt.« Granddaddy seufzte zärtlich und verlassen. »Schon der Gedanke an sie lässt meinen ollen Pillermann zucken.« »Hoffentlich sieht das diese Ente nicht«, murmelte Willis und beobachtete, wie Fob die letzten Restchen Gerste verputzte. Es war eine umsichtige Warnung, denn Fob erwies sich als ebenso bissig, wie sie verfressen war. Früher, als man sie noch in Gramm wiegen konnte, hatte sie sich mit Granddaddy zu einem besinnlichen Trinknachmittag auf die Veranda gewagt. Buster, ein für gewöhnlich komatöser, blau gefleckter Jagdhund, hatte sie unter dem zerfetzten grünen Sofa, unter welches sie schutzsuchend gehastet war, verbellt. Granddaddy hieb dem Hund auf den Kopf, bis dieser endlich Wirkung zeigte und sich wieder auf die Veranda lümmelte, um sich zurück in den Schlaf zu winseln. Fob griff mit einem einzigen Kamikaze »Piep!« aus ihrem Versteck heraus an, zwackte Bastern mit ihrem Schnabel wie ein ewig währender Schraubstock ins matt durchhängende Skrotum und hielt mit großer Wildheit daran fest, während der Hund jaulende Kreise beschrieb und nach dem halbpfündigen Entlein schnappte, das an seinem Sack baumelte. Granddaddy lachte so heftig, dass er, um den Lachanfall abzukürzen, auf den Hof kriechen und mit dem Kopf gegen das festgetretene Erdreich schlagen musste. Außer durch Appetit und Naturell zeichnete Fopp sich durch Gangart und Redeweise aus. Ihr Gang war auf närrische Weise anmutig. Ein buckliges, topplastiges Watscheln, mit dem es ihr kaum gelang, sich aufrecht zu halten, ein Gewackel, welches von ihrem ausgestreckten Hals in beständigem, instabilen Gleichgewicht gehalten wurde, wobei sie den Kopf wiegte wie eine beschworene Kobra. Eine Bewegung irgendwo zwischen unbeholfenem Schleichen und hypnotischem Stöbern angesiedelt. Unansehnlich war das, aber mühelos. Sie bewegte sich stetig schlingernd fort. Der Schwung wurde durch Masse verstärkt. Aber ihre leuchtend orangefarbenen Schwimmfüße waren für eine solche Geschwindigkeit nicht angelegt, und obwohl ihr Fortkommen sicher war, schien es doch immer zweifelhaft und hatte stets etwas von jener melancholischen Disharmonie zwischen Biologie und Terrain. Sie zeigte nicht die geringste Neigung, je zu fliegen. Ihre Redeweise war zielgerichteter, freimütiger, wenn wir unter Reden eine somatische oder klangliche Reaktion auf die Umwelt verstehen. Ihr Wortschatz war gering, aber reich. Ein Quaker deutete auf Zustimmung hin, zwei bedeuteten Einverständnis, drei bezeichneten eine Anerkennung, die von Herzen kam, vier oder mehr, in scharfer, erregter Folge geäußert, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, war ein totales, freudiges Einvernehmen. Wenn sie den Schnabel öffnete, ohne dabei einen Laut von sich zu geben, irgendwo zwischen gelangweiltem Gähnen und dem Versuch zu würgen, so hieß dies entschiedene Missbilligung. Wenn es von einem leisen Zischen oder Fauchen begleitet war, wobei der Kopf gesenkt, die Flügel dagegen leicht gespreizt waren, bedeutete es tiefe Missbilligung und unmittelbar bevorstehenden Angriff. Wenn sie den Kopf unter einen Flügel steckte, waren man selbst der Antrag und die gesamte trübe Welt abgewiesen. Von den ersten paar Wochen an, die sie bei ihnen verbrachte, legte Fopp eine strikte Passion für Ausgewogenheit und Ordnung im täglichen Leben des Haushalts an den Tag. Sie schlief auf einem großen Schaumgummikissen im Korridor, gleich weit von Tinys und von Granddaddy Jakes Zimmer entfernt. Sie weckte Tiny genau eine Stunde vor Sonnenaufgang, indem sie auf seinem Brustkorb auf und ab hüpfte. Sie fraß ihr Eimerchen aperitiven Frühstücksmais, während Tiny Würste, Eier und Sauerteigpfannkuchen für das eigentliche Frühstück Briet und Bug, welches sie hälftig aufteilten. Fopp frühstückte draußen auf der Veranda, wo Tiny ihr Gesellschaft leistete, wenn der Morgen milde war. Nach dem Frühstück, genau bei Tagesanbruch, machten sie sich zur täglichen Arbeit an den Zäunen auf. Fopp beobachtete Tiny bei seinen Verrichtungen und gab hier oder da einen gequakten Kommentar ab. Manchmal half sie, indem sie die Lotrechte eines Pfostens mit schiefem Kopf musterte, an einem Drahtstrang zupfte, um seine Straffheit zu testen, oder auch nur gelegentlich das eine Ende eines Maßbands festhielt. Aber oft stocherte sie auch nur herum, spießte ein Insekt auf Irrwegen auf oder ruhte sich aus. Wenn Tiny die Pfostenlöcher grub, steckte sie den Kopf unter den Flügel. Genau zwischen Sonnenaufgang und Mittag machten sie eine halbe Stunde Pause, um die Klappstullen und den Eistee zu verzehren, die Tiny am Vorabend zubereitet hatte. Nach der Pause nahmen sie die Arbeit bis Mittag wieder auf und kehrten dann zum Mittagessen zu Hause ein. Tiny begann mit den Vorbereitungen, während Fopp Granddaddy Jake weckte, indem sie an seinen Zehen knabberte. Nach dem Mittagessen ging Tiny zu seinen Zäunen zurück, während Granddaddy und Fopp sich auf der Veranda niederließen, um ein wenig Death Whisper zu schlürfen, der Ruhe zu pflegen und ganz allgemein den Fluss der Dinge zu bedenken. Fopp trank aus einer flachen Untertasse, Jake direkt aus dem Krug. Es behagte Granddaddy zutiefst, dass sowohl Tiny als auch Fopp seinen Whisky mochten. Tiny nutzte ihn, wie er wusste, um seine Schlaflosigkeit zu mildern und seine Träume zu lindern. Was Fopp betraf, so war er davon überzeugt, dass die Notpipette mit Ill Death Whisper ihr das Leben gerettet hatte, so dass sie ihn immer noch gerne trank, um seine lebensrettenden Kräfte zu feiern. Sie trank etwa 3 Teelöffel voll pro Tag, aber selten mehr als 5, es sei denn, es war kalt oder neblig. Ihre einzige offenkundige Reaktion auf den Whisky war, dass sie mit dem Schnabel gegen Granddaddys Schienbeine hämmerte, wenn sie Nachschlag wollte. Etwa 1 Stunde vor der Abenddämmerung erhob und reckte und streckte Granddaddy Jake sich und ging ins Haus, um das Abendessen zu kochen, während Fopp zu ihrem Tümpel watschelte, um anmutig durch den Sonnenuntergang zu treiben, manchmal schweigend, manchmal leise, bei sich selbst quakend. Sie hatten ihr im 1. Monat ihrer Genesung einen Tümpel gebaut. Er war vom selben Kaliber wie Tinys Sandkasten. Laut Pee-wee Scranton, der ihn ausgehoben hatte, war der Tümpel eher ein Teich oder kleiner See. Auf jeden Fall aber groß genug, das meiste Vieh zwischen Santa Cruz und Petaluma zu tränken. Eine Zeit lang hatten Tiny und Granddaddy Jake nach dem Abendessen versucht, Fopp das Damespiel beizubringen, aber nach 1 paar Monaten gaben sie es auf. Es war nicht so, dass sie die Natur des Spiels nicht verstanden hätte, vielleicht sogar seine Nuancen. Sie hatte es nur nicht so gern, wenn sie versuchten, einen ihrer Steine vom Spielbrett zu entfernen. Sehr gern hatte sie es, wenn sie einen gegnerischen Stein überspringen, ihn mit dem Schnabel aufheben und auf den Fußboden fallen lassen konnte. Aber wenn einer ihrer Steine übersprungen wurde, dann sprang sie auch auf dem Spielbrett auf und ab und stampfte wild mit ihren Schwimmfüßen und verstreute die Steine, so dass man das Spiel für unentschieden erklären und neu anfangen musste. Irgendwann ließen sie es dann kollektiv ganz bleiben. Die einzigen Ausnahmen von der täglichen Routine waren Teil eines größeren Abkommens. Die beiden Hauptablenkungen waren das Autokino am Freitagabend und die Schwarzwildjagd am Sonntagmorgen. Sie gingen alle gern ins Kino. Das nächste Kino, beileibe kein Filmkunsttheater oder auch nur Lichtspielhaus, war das Rancho Deluxe Drive-In in der Nähe von Groton, etwa 40 Meilen und 2 Stunden entfernt. Fopp fuhr im Führerhaus mit, auf der Rückenlehne zwischen Tiny, der chauffierte, und Granddaddy Jake, der Beifahrer war, beziehungsweise, wie er es nannte, den Transport sicherte. Als sie Fopp zum 1. Mal mitgenommen hatten, hatte die pummelige Rothaarige an der Kasse ins Führerhaus des Kleinlasters gelugt, ihr Juicy Fruit Kaugummi knallen lassen und gefragt, was ist das denn? Eine Ente, eine weibliche Stockente, hatte Tiny gesagt. Und mein Granddaddy. Das ist die verdammt größte Ente, die ich je gesehen habe. Ja, Ma'am. Und wir zahlen auch gern für sie nach, obwohl nur 2 Dollar pro Fahrzeug samt Insassen draußen dran steht. Fopp senkte den Kopf und machte ein Zischwirkgeräusch. Nein, das kostet nicht extra. Sie gehört zu den Fahrzeuginsassen. Fahren Sie rein. Ich spreche mit dem Geschäftsführer und wenn es ein Problem mit Gesundheitsvorschriften oder sowas gibt, kommt er und spricht mit Ihnen. Granddaddy beugte sich herüber. Wenn es ein Problem geben sollte, gibt es gleich 2 Probleme. Kapiert? Sie seufzte und knallte mit ihrem Kaugummi. Ich hatte mir schon sowas gedacht. Der Geschäftsführer, ein kurzer, mürrischer Mann mit einem billigen Kaufhausanzug und einem Manjou-Bärtchen, welches kurz davor stand, mausgrau zu werden, sah Fupp sich auf der Rückenlehne abzeichnen und machte den Fehler, sich auf der Beifahrerseite an Granddaddy zu wenden. Als Granddaddy das Fenster heruntergekurbelt hatte, spähte der Geschäftsführer ins Wageninnere, bestätigte Fopps Anwesenheit mit einem Blick und wollte Folgendes wissen. »Was macht diese Ente in meinem Etablissement?« »Sie will sich den Film ansehen«, sagte Tiny liebenswürdig, womit der Granddaddy das Wort abschnitt, welcher bereits zu schäumen begann. »Wir wollen hier nichts Ungewöhnliches«, sagte der Geschäftsführer mit fester Stimme, aber ohne direkten Bezug. Granddaddy platzte. »Na, das engt Ihr Leben ja schöne Scheiße doch mal ganz schön ein, stimmt's? Dies ist nämlich zufällig eine Kampfente, eine Kung-Fu-Angriffsente, eine Spezialzüchtung der Triaden vom großen Tong. Wir hätten sie ja zu Hause gelassen, aber sie bringt alle Kojoten um.« »Das trifft in dem Maße nicht zu, Sir«, sagte Tiny schnell. »Wir haben sie in einem Pfostenloch gefunden und großgezogen. Sie gehört sozusagen zur Familie.« »Hören Sie«, sagte der Geschäftsführer und hob vor Verzweiflung oder zum Zeichen der Kapitulation die Hände, »wir sind gerne bereit, in dieser Angelegenheit vernünftig zu sein, aber...« »Ich aber nicht«, knurrte Grand Daddy und knirschte mit den beiden Zähnen, die miteinander Kontakt hatten. »Wenn Sie nicht gleich weggehen und uns zufrieden lassen, damit wir unseren Abend in diesem vollgeschissenen Behelfsautokino genießen können, kommen wir morgen Abend wieder und dann wird die Ladefläche dieses Kleinlasters voller Wildschweine sein, zuzüglich ein paar Trüge mit fermentierter Maismeische. Und wenn das Ihre Intelligenz nicht in Schwingungen versetzt, kommen wir übermorgen Abend nochmal wieder. Dann reißt mein Sohn Tiny ihnen die Arme aus und trommelt ihnen damit auf den Kopf, bis sie geschnallt haben, worauf es ankommt.« »Das würde ich nur tun, wenn ich wirklich wütend wäre«, beruhigte Tiny den Geschäftsführer. Fopp steckte den Kopf unter den Flügel. »Ich lasse mich nicht bedrohen«, schrillte der Geschäftsführer. »Nein, nur verhauen«, versprach Grand Daddy. Dann fügte er immer noch scharf, aber etwas besänftigt hinzu. »Eine Ente!« »Eine Ente! Worin liegt denn bloß für Ihr verkümmertes Herz oder die Allgemeinheit der gottverdammte Scheißunterschied begründet, ob wir nun eine Ente dabei haben oder nicht?« schon gut«, gab der Geschäftsführer nach und wich zurück. »Aber lassen Sie sie im Wagen, und wenn irgendwas Ungewöhnliches ist, fliegen Sie raus, ohne Rückerstattung.« Danach gab es keine Schwierigkeiten mehr mit dem Einlass. Tiny und Grand Daddy Jake hatten beide eine Vorliebe für Western, besonders für solche, in denen skrupellose Revolverhelden gegen einen gutherzigen Marshall antraten. Grand Daddy, der meist bereits mit dem zweiten Krug des Tages gut vorangekommen war, stand entschieden auf Seiten der Gesetzlosen und anderer Elemente des Unfriedens, weshalb er sich oft aus dem Fenster lehnte, um der Leinwand Ratschläge zuzubrüllen. »Nein, nein, ihr dämlichen Arschgesichter, nicht auf der Straße! Sowas macht man aus dem Hinterhalt! Da geht man doch hinter der Pferdetränke in Deckung und knallt ihn ab, den Schweinehund!« Überaus kritisch war er auch, was bei den Revolverhelden die Wahl der Waffen betraf, und er schimpfte auf Tiny und Fopp ein. »Verdammt, warum müssen Sie denn immer mit diesen Pistolen schießen? Weiter als auf 10 Meter trifft man damit doch rein gar nichts. Eine solche Situation erfordert eine abgesägte 10-kalibrige plus 10 bis 12 Stangen Dynamit. Idioten! Kein Wunder, dass Sie nie gewinnen.« Tiny drückte still dem Marshall die Daumen. Fopp stand Western im Großen und Ganzen gleichgültig gegenüber, außer bei scheinbar ganz beliebigen Szenen. Dann quakte sie aufgeregt. Tiny und Grand Daddy Jake brauchten etwa 5 Monate, um herauszufinden, dass das, was all diese Szenen gemeinsam hatten, Pferde waren. Und nachdem sie das erörtert hatten, beschlossen sie, ihr zur Gesellschaft ein Pferdchen zu kaufen, wenn Bill Lelands Stute nächstes Frühjahr gefohlt hatte. Tiny fertigte die Rohskizze eines 3,30 Meter hohen Corrals aus gespaltenen Baumstämmen an, als sie in jener Nacht nach Hause kamen. Fopps Lieblingsfilme waren Liebesgeschichten, egal ob leicht und voll Esprit oder mörderisch in ihrer Tragik. Gebannt sah sie sie sich von ihrem Nistplatz auf der Rückenlehne an und legte den Kopf gelegentlich schief, um mitfühlend zu quaken, wenn die Liebe durch Probleme gefährdet war. Grand Daddys hämische und durchweg obszöne Kommentare konnte und wollte sie nicht dulden, und nachdem sie ihm ein paar Mal fast das Ohr abgerissen hatte, beschied er sich mit stillem Gemurmel. Tiny sah die Filme kommentarlos. Grand Daddy Jake liebte Gruselfilme fast so sehr wie Western. Er fand sie zum Schreien komisch. Tiny und Fopp mochten sie überhaupt nicht. An kritischen Stellen machte Tiny die Augen zu. Fopp eilte auf der Rückenlehne hin und her und zischte gelegentlich das Monster an oder quakte verzweifelt, um ein nichtsahnendes Opfer zu warnen, welches meist völlig unschuldig eine radioaktive Höhle erkundete oder während einer blitzdurchzuckten Nacht in einem Labor herumschlenderte und auf Knöpfe drückte. Wenn man bedenkt, wie verschieden die Geschmäcker waren, hatten sie Glück, dass das Rancho Deluxe immer zwei Spielfilme bot. Zwischen den Filmen ging Tiny über den buckligen Asphalt zum Erfrischungsstand und kaufte Snacks ein. Er bestellte fast immer das Gleiche. Zwei Beefy für Granddaddy, damit er etwas hatte, worauf er herumarbeiten konnte, für sich selbst 8 Tüten gesalzene Erdnüsse und 2 große Root Beer Limos und für Fop den Familienbottich Popcorn mit Butter zu, $2.99 und ein großes O-Saftgetränk. Sobald der zweite Film begann, mampften alle vor sich hin. Das Autokino war Spaß. Die Sonntagmorgen-Sauhatz war ernste Arbeit. Zumindest für Tiny und Fop. Da sie bei der Morgendämmerung aufbrachen, kam Granddaddy nicht mit, sah er doch keinen hinreichenden Anlass, sich aus seinen Träumen reißen zu lassen oder sie, wie er geltend machte, mit seinen Schießkünsten in Verlegenheit zu bringen. Er war jedoch gern bereit, ihnen mit nicht enden wollendem guten Rat zur Seite zu stehen. Das ansässige Landvolk führte erregte Debatten darüber, ob Fop eine echte Sauente war. Sauente in dem Sinne, in dem Boss ein Sauhund und kein Hühnerhund oder Bullenbeißer gewesen war. Mit ihrem schlangenhalsigen Gewatschel, den Schnabel stets nah am Boden wie der Bluthund die Nase, sich tummelnd, um eine frische Fährte aufzunehmen, sah sie immerhin aus, als jagte sie. Sie fand zwar nicht viele Schweine, spürte oder scheuchte, aber doch genügend auf, dass man den Eindruck hatte, sie wüsste schwer Bescheid. Für Tiny, der ihr, seine 243er in den Armen geborgen, folgte, war das überhaupt keine Frage. Wenn sie auf eine frische Fährte stieß, begann sie vor sich hin zu quaken, und je heißer die Spur wurde, desto lauter und dringlicher wurde das Quaken. Dies sah er als Beweis, dass sie tatsächlich eine Spur verfolgte und sich nicht nur ein wenig im Gelände umsah. Er war außerdem felsenfest davon überzeugt, dass sie eine ausgezeichnete Nase hatte, und obwohl ihm hierin niemand außer Granddaddy Jake beipflichtete, glaubte er, Fop hätte jedes Schwein aufspüren können, das sie nur aufspüren wollte. Aber sie war hinter einem ganz bestimmten Schwein her. Lockjaw. Tiny war der Ansicht, dass die wenigen Schweine, die sie ausschnüffelte, wenn schon nicht der schweigende Eber selbst, so doch dessen nächste Verwandte waren, Nachkommen, die einen ähnlichen Geruch hatten. Das konnte er natürlich nicht beweisen, was ihn sehr verbitterte. Granddaddy sagte ihm, es sei gar nicht nötig, es zu beweisen. Die meisten Dinge sprechen zwar für sich selbst, das sei aber kein Grund anzunehmen, man hätte die Gründe richtig kapiert. Die Gründe für etwas, warnte er, seien so eine Sache für sich. An 32 Jagdsonntagen fanden sie Lockjaw 2-mal. Beim ersten Mal schreckte Fops wahnsinniges Gequake ihn zu früh hoch, und Tiny hatte nur Zeit für einen einzigen Schuss auf 250 Meter. Beim Knall des Flintenschusses rollte Lockjaw den Hügel hinab. Aber als Tiny und Fop sich bis zu der Stelle vorgearbeitet hatten, an der er liegen geblieben war, gab es nicht die geringste Spur von Lockjaw. Kein erlegtes Wildbret, kein Blut. Fop nahm sofort die Fährte auf, verlor sie aber in dem ausgetrockneten Bachbett, wo es in den Mackenzie Creek mündete. Sie suchten den Bach auf beiden Seiten bis weit nach Mittag rauf und runter ab, fanden aber nichts. Fop war so erschöpft, dass Tiny sie nach Hause tragen musste. Als sie Lockjaw zum zweiten Mal sahen, hatte Lockjaw sie zuerst gesehen, kehrt gemacht, sich auf den Boden gekauert, um in einer Schwarzeichendickung zu verhoffen, und als sie vorüberkamen, griff er an, wollte Tinys Beine aufschlitzen, verfehlte sie knapp, haute ihn aber um und rannte Fop buchstäblich über den Haufen, wobei er einen ihrer Schwimmfüße so übel zurichtete, dass Tiny sie wieder nach Hause tragen musste. Aber er hatte Lockjaw deutlich, wenn auch nur kurz, gesehen, bevor er auf den Arsch gekegelt wurde, und er beruhigte Fop auf dem Heimweg. So könne das mit Lockjaw nicht ewig weitergehen. Er scheine langsamer zu werden, sehe sogar ein Idechen mager aus, scheine bereits einen Hauer eingebüßt zu haben und habe definitiv einen kompletten Satz identischer 243er Einschusslöcher in den Ohren. Granddaddy erwartete sie an der Küchentür. »Ihr braucht mir gar nicht zu sagen, dass ihr dieses Schwein gesehen habt. Ich weiß das auch so.« »Was macht dich so sicher?« fragte Tiny. »Weil du jedes Mal, wenn ihr ihn gesehen habt, Fop nach Hause trägst.« Fop fauchte. Tiny blickte finster und lächelte dann. Granddaddy johlte. Lockjaw, von der Anstrengung erschöpft, wackelte am Bach entlang zu dem Gewirr aus ausgegrabenen Redwood-Wurzeln, in dem er gern an heißen Nachmittagen ein Nickerchen machte. Unterwegs ließ er ein paar tiefe Grunzer frei, um seiner Genugtuung Ausdruck zu verleihen. An jedem siebten Tag von einer großen, seltsamen Ente und einem Riesenkind verfolgt zu werden, war ein Ärgernis, aber nicht sehr gefährlich. Natürlich ist, wie Granddaddy Jake gesagt hätte, für einen Unsterblichen nicht sehr gefährlich. Sie überleben per Definitionem, so oder so. Viertes Kapitel: Das zweite Herz. Obwohl er nie etwas sagte und sein Recht auf Schlaf und süße Träume vorschützte, konnte Granddaddy Jake die Sonntagmorgen Sauhatz nicht leiden, konnte sie ganz und gar nicht leiden. Es machte ihm zu schaffen, dass Tiny davon besessen war, Lockjaw zu erlegen. Jagen war das eine, töten war was anderes. Und Besessenheit in jeder Form war, nach Granddaddys Erfahrung, zutiefst trügerisch. Man konnte gar nicht geboren werden, wenn man nicht losließ, und nur wenige Menschen wurden je ihre Besessenheit los. Dies starre, erregte Blitzen in Tinys Augen kündete von einer Hilflosigkeit, die ihn störte. Er segnete Fab, weil sie Tiny begleitete, denn bei aller Entschlossenheit war sie doch langsam, und zusammen konnten sie nur ein Achtel des Areals abdecken, das er allein oder mit Hunden geschafft hätte. Granddaddy wollte, tief innerst im Herzen, nicht, dass Lockjaw umkam. Er glaubte fest, dass Lockjaw die Reinkarnation seines alten Freundes Johnny Seven Moons war. Dieser Glaube überraschte ihn immer wieder, weil er im Allgemeinen fand, dass Reinkarnation der letzte Rotz war, und zwar der allerletzte. Außer Granddaddy hatte nur Johnny Seven Moons je Old Death Whisperer getrunken, ohne mit der Wimper zu zucken. Granddaddy hatte ihn, kurz nachdem er das Kartenspiel zugunsten des stillen Lebens, des Destillierlebens aufgegeben hatte, kennengelernt. Er hatte auf der Veranda gesessen und Proben von der fünften Abfüllung verkostet, als er einen alten Indianer über den Hof kommen sah, der einen zerbeulten Cowboyhut und eine schwarze Sarape trug. Obwohl er ihn noch nie gesehen hatte, erkannte Granddaddy Jake ihn von Geschichten als Johnny Seven Moons, einen alten Kulanapan-Pomo, der ohne feste Bleibe oder Einkommensquelle die küstennahe Hügelkette durchstreifte. Laut einigen der Geschichten, die Granddaddy gehört hatte, war Johnny Seven Moons als Doktor oder Medizinmann ausgebildet worden, bevor die weiße Zivilisation mit ihrem Gedränge die alte Stammesart zerrüttete. Johnny Seven Moons stand weithin unter Verdacht, die Zäune der Region und schweres landwirtschaftliches Gerät zu sabotieren, und er war ganz allgemein nicht willkommen in der Gegend. Man sprach jedoch stets mit einem merkwürdigen Respekt von ihm. Er war immer höflich und sprach leise, und mit seiner schamanistischen Vergangenheit gingen Gerüchte von gewissen Kräften einher. Gar nichts Spezifisches, nur so eine Ahnung. Granddaddy hatte es gespürt, bevor Johnny Seven Moons die Veranda erreichte, und fragte, ob es für ihn vielleicht die eine oder andere Arbeit zu verrichten gäbe, im Austausch gegen etwas zu trinken, vorzugsweise Whisky. Zwei Tage und weit in den späten Abend eines dritten Tages hinein saßen sie auf der Veranda und tranken Whisky. Granddaddy Jake empfand ihn als brillanten Gesprächspartner, denn in der ganzen Zeit sprach Johnny Seven Moons kein einziges Wort. Saß nur da, schlürfte aus seinem Krug, starrte in den Tag hinein, in die Nacht hinein, leise und extrem still. Am dritten Abend holte er tief Luft und wandte sich an Jake. »Ich will dir von meinem Namen berichten, Seven Moons. Den Johnny habe ich hinzugefügt, als der weiße Mann kam, weil ich fand, er hörte sich jung und sexy an.« Aber er hat wohl nicht viel genützt. Inzwischen finde ich es nicht mehr gut, Namen einfach zu erfinden. Aber ich behalte ihn, damit er mich daran erinnert, dass man mit seinen Fehlern leben muss. Ich habe mir meinen Namen Seven Moons verdient, als ich in der Ausbildung zum Doktor war. Ich bin allein aufgebrochen, um meinen Namen in einer Vision zu finden. 3 Tage bin ich ohne Nahrung gewandert, auf der Suche, dann eine Woche lang. Nichts geschah. Am 7. Tag, als die Sonne das Meer berührte, stieß ich auf eine Gruppe Jungfrauen aus einem anderen Dorf, die unterwegs waren, um Schilfrohr und Beeren zu holen. Es war ein warmer Herbstabend. Sie hatten ihr Lager an einem Flüsschen aufgeschlagen und garten einen fetten Lachs. Dazu gab es Eichelbrot und Beeren. Ist dir in deinem Leben schon aufgefallen, dass Hunger, kurz bevor er gestillt wird, am schlimmsten ist? Ich schloss mich ihnen an und wir prassten. Und in jener Nacht, während der volle Mond die Himmel bereiste, liebte ich jede einzelne von ihnen, und bei jeder fühlte ich, wie der volle Mond in meinem Leib brannte und ein starkes Licht wie Perlenschimmer in meinem Kopf explodierte. 7 Mädchen, 7 Monde. Er hielt inne, lächelte in die Abenddämmerung hinein. Dein Whisky? 4 Monde. Vielleicht 5. Von diesem ersten Besuch bis zu seinem Tode 6 Jahre später schaute Johnny Seven Moons alle 2 Monate bei Jake vorbei, und ob zwar Jake seine für gewöhnlich stille Gesellschaft schätzte, genoss er die seltenen Äußerungen umso mehr. Seven Moons, sei es aus Ehrfurcht oder Argwohn gegenüber der Sprache, sagte nie viel, aber wenn er etwas sagte, sagte er immer etwas. An ein paar Aussprüche erinnerte Jake sich besonders gern. Einmal, als sie beobachtet hatten, wie die Sonne über dem Ozean unterging, hatte Seven Moons mit der süßen Mattigkeit konstanten Staunens gesagt: »Weißt du, ich habe 30.000 Sonnenuntergänge gesehen, und keine 2 davon waren in meiner Erinnerung je gleich. Was kann man denn sonst noch verlangen?« Ein andermal hatte er mit der Hand über die Landschaft gewischt und gesagt: »Jarg, ihr weißen Männer habt viel getan, um uns das abzunehmen, aber nichts, um es zu verdienen. Ihr wollt alles bändigen. Aber wenn ihr nur mal kurz still seid und fühlt, würdet ihr merken, wie alles sich danach sehnt, wild zu sein.« Er spuckte. »Und all diese Menschen mit Zäunen, Zäunen, Zäunen, ist nicht der ganze Sinn der Sache, nichts herein und nichts hinauszulassen? Aber ich weiß, dass du das verstehst, Jake, denn du hast keine Zäune, sondern du weißt dein Leben dem Brennen von Whisky und dem Bewahren der Stille. Und das sind edle Tätigkeiten, würdig eines Mannesgeists.« Diese Erklärung hatte Jake heimgesucht, als Tiny mit dem Errichten von Zäunen begonnen hatte. Aber als Tiny seine Jagd auf Lockjaw zu einem Ritus der Besessenheit hatte werden lassen, waren es die letzten Worte, an die er sich von Seven Moons erinnerte, die Jake bis in den innersten Menschen hinein verfolgten und verstörten. Jake war mit ihm bis auf den Hügelkamm gegangen, um sich zu verabschieden, und kurz bevor sie sich getrennt hatten, hatte Seven Moons auf frisch aufgewühltes Erdreich gezeigt, und auf seinem Gesicht erstrahlte ein enormes Lächeln. »Ah, hier sehen wir Hoffnung. Das Gebändigte wird wieder wild. Schweine sind so wunderschön. Ihr Körper ist so gebaut, dass er den Himmel oben hält. Ich hätte nichts dagegen, irgendwann mal Wildschwein zu sein. Ein großer, alter, wahnsinniger Eber. Das wäre toll.« Granddaddy Jake ging das nicht aus dem Sinn. Also berichtete er Tiny schließlich, was seiner Ansicht nach der Fall war, dass nämlich Lockjaw der wiederverkörperte Geist von Johnny Seven Moons war und dass er, Tiny, das vielleicht bedenken sollte, bevor er sich zu sehr darauf fixierte, ihn umzubringen. Tiny schüttelte unversöhnlich den Kopf. »Das ist einfach nicht wahr, Granddaddy«, erwiderte er fast flehend. »Wenn Menschen sterben, sind sie weg. Weg. Und damit Schluss.« Also ließ Granddaddy Jake das Thema fallen. Es hatte keinen Sinn. Seine Ahnung war nicht so stark wie Tinys Drang. Er hatte seins vorgebracht und war damit, meinte er, der Verantwortung sowohl seinem Enkel als seinem alten indianischen Freund gegenüber nachgekommen. Johnny Seven Moons musste, welche Form sein Geist auch immer angenommen haben mochte, sehen, wie er seinen Arsch in Sicherheit brachte. Das galt auch für Tiny, in welcher Form ihn sein Geist auch rannehmen mochte. Ein paar Nächte später, als er auf seinem nächtlichen Spaziergang war, traf Granddaddy Jake Lockjaw auf dem alten Reitpfad, der zur Ranch der Claiborns führte. Sie trafen sich ohne Verabredung auf dem Gipfel einer Erhebung. Beide schraken kurz zurück, dann griffen sie an. Granddaddy wurde hoch in die Luft geschleudert, schlug anderthalb gespreizte Salti und klatschte auf die regenweiche Erde wie Eingeweide auf einen Schlachthausfußboden. Glücklicherweise war das Einzige, was er sich brach, der Krug Death Whisper in seiner Manteltasche. Und obwohl Lockjaw ein paar Ausfälle mit den Unterkiefern gegen Jakes Rippen machte, ließen die Dämpfe von dem verschütteten Whisky den Mammut-Eber bald taumeln, die Backen streifig vor Tränen aus seinen brennenden Augen, die verwüstete Schnauze vor Schleim überschäumend. Er torkelte ins Unterholz davon und ließ Granddaddy Jake zurück, damit dieser den Schaden abschätzen konnte, der seiner Person zugefügt worden war. Er befühlte sich überall methodisch und erwartete, voll beschissen, zerfetzt und blutüberströmt zu sein, aber er fand auf der rechten Seite nur ein paar Sabberflecken. Und nach dem Schock kam er zurück. Der Anblick von Lockjaw, der über ihm ragte, mit dem Kopf zustieß, riesig im Dunkeln, aber alt. Er war alt, die Haut hing durch, die Rippen zeichneten sich ab, beide Hauer fehlten, waren direkt am Kiefer abgebrochen oder sonst wie ausgefallen. »Verdammig«, stöhnte Granddaddy und kam taumelnd auf die Beine. »Nur gut, dass es ein fairer Kampf war. Glaubt nicht, dass ich standgehalten hätte, wenn er nicht bereits so mürbe gewesen wäre wie ich.« Er kratzte sich den Matsch, so gut er in der Dunkelheit konnte, ab und ging dann weiter in Richtung der Claiborns. Er war froh, dass er das mit Tiny nicht vertieft, ihn nicht zu überzeugen versucht hatte, dass Lockjaw vielleicht Seven Moons war, denn jetzt war er nicht mehr so sicher, dass dies der Fall war. Der Johnny Seven Moons, an den er sich erinnerte, wäre stehen geblieben, um den verschütteten Whisky aufzulecken. Er sagte Tiny nichts davon. Nachdem er drei Nachmittage darüber nachgedacht hatte, es mit jener langsamen, sinnlichen Gründlichkeit durchgrübelt hatte, die der Lohn des stillen, des tillen Lebens ist, bestätigte Jake sich seiner Neutralität. Er wollte Tiny nichts über Lockjaw berichten und er wollte Lockjaw nichts über Tiny berichten. Nachdem das beschlossen war, wandte er seine Aufmerksamkeit anderen dringlichen Angelegenheiten zu, wie Fob das Fliegen zu lehren. Eines Nachmittags saß er auf der Veranda und ließ seinen Geist wie üblich schweifen, nahm hin und wieder einen Schluck, schenkte ein wenig in Fobs Untertasse nach, als ihm plötzlich klar wurde, dass ihn die Unsterblichkeit zu langweilen begann. Er brauchte eine Aufgabe, die nicht nur eine Herausforderung an sein Wissen darstellte, sondern es auch vergrößerte. Er musste etwas lehren, von dem er nichts verstand. Eine Schülerin war glücklicherweise ganz in der Nähe. Er griff hinunter, streichelte ihren geschmeidigen Hals und sagte einschmeichelnd, »Fab, ich finde, du solltest fliegen lernen. Es würde wahre Wunder für dein gesellschaftliches Leben vollbringen.« »Hölle, vielleicht könntest du sogar einen Ehemann aufreißen oder zumindest mit einem smaragdköpfigen Stecher auf einen Quickie ins Röhricht rauschen. Tiny und ich haben schon darüber gesprochen, wie wir dir einen Erpel besorgen, aber leider bin ich als Zuhälter absolut fehlbesetzt und außerdem wäre das eine Beleidigung für dein gutes Aussehen.« Fab sah ihn lautlos an und steckte matt den Kopf unter einen Flügel. »Och Gottchen Süße«, beharrte Granddaddy, »denk doch mal drüber nach. Du könntest von hier bis Mexiko fliegen, dich einfach in die Lüfte schwingen, auf alles hinabblicken und auf alles quaken.« Fob zog den Kopf unter dem Flügel hervor und erwiderte mit einer Stimme, die stark war, bestimmt und nicht ohne eine Andeutung von Spott, »Quak, quak, quak.« Dann zischte sie ein bisschen und stampfte im Kreis herum. Granddaddy Jake deutete dies als widerstrebende Zustimmung. Aber Fopp stimmte dem, was man ihr verordnet hatte, überhaupt nicht zu. Tiny hatte nur mit sehr, sehr großer Reserve zugestimmt, indem er zutreffend zu bedenken gab, das wird ihr nicht gefallen. »Wenn man fliegen will«, legte Granddaddy dar, »muss man Opfer bringen. Wie soll sie denn mit dem Gewicht abheben?« »Sie ist nur groß für ihr Alter«, nahm Tiny sie in Schutz. »Es steht alles im Verhältnis.« »Tiny, sie ist nicht nur groß für ihr Alter, mein Sohn. Sie ist selbst für die Vollreife enorm. Ich habe in meinem Leben Millionen von Stockenten gesehen. Und Fab ist nicht nur einen Hauch größer oder ein ganz kleines bisschen größer oder um die Hälfte größer oder doppelt so groß. Sie ist etwa 7-mal so groß wie die nächst kleinere Ausführung. Ich finde ja gar nicht, dass sie grotesk fett wäre oder sowas in der Art. Nur ein wenig zu schwer zum Fliegen, mehr nicht.« »Höllenfeuer, wir werden sie ja weiterhin füttern, nur eben nicht mehr so üppig.« Aber Fopp wollte es so üppig und schmollte, als sie es nicht kriegte. Sie prüfte die Portionen, als müsste sie sich anstrengen, sie überhaupt zu sehen. Dann, wenn sie Nahrung entdeckte, schlang sie sie in einer Raserei falscher Dankbarkeit herunter, drehte sich um und schiss in die Schüssel. Sie hielt sich an ihre tägliche Routine, wobei sie die kleinen Leckereien, die Tiny ihr auf der Arbeit zusteckte, eher unterstützten, aber bei jeder passenden Gelegenheit schmachtete sie dahinwelkend und zog einen Flunsch. Sie war ernsthaft stinksauer, eine Gemütslage, die durch Granddaddys didaktische Techniken kaum verbessert wurde. Selbst bei der randständigsten Gelegenheit zählte Jake gern für jeden, der sich in Hörweite befand, die drei großen Geheimnisse auf, wie man vorgeht, wenn man nicht den geringsten Schimmer hat, was man macht. Die Geheimnisse waren, in der Reihenfolge, in der sie unweigerlich aufführte, Intuition, Logik und Verzweiflung. Seine Intuition als Fluglehrer brachte ihn zu der Überzeugung, es sei das Beste, sich Fopp einfach zu schnappen, sie an eine schöne freie Stelle zu bringen und sie so hoch wie möglich in die Luft zu schmeißen. Zuerst würde sie wahrscheinlich einen Schreck kriegen, aber der Instinkt würde sie zweifellos dazu bringen, die Flügel auszubreiten, und von da an würde sie dann schon kapieren, worauf es ankam. Fopp, ohne den leisesten Flügelschlag, schlug auf dem Boden auf wie ein Sack Zement, flatterte schwach 1 bis 2 Mal und lag dann reglos. »Süßer Heiland Jesus, ich hab sie umgebracht«, dachte Granddaddy bei sich, als er zu ihr rannte. Doch sobald er sich genähert hatte, war sie auf den Beinen und ihr Schnabel machte ein Geräusch wie jemand auf LSD an den Kastagnetten. Sie nahm Granddaddy Jake ins Visier, dann griff sie an. Granddaddy stülpte schützend beide Hände über seine Gonaden und schlug den spitzestmöglichen Winkel zur Veranda ein. Aber er war nicht schnell genug. Fopp traf ihn praktisch ungedeckt, hart und tief. Als er benommen schwankend wieder hochkam, wobei er den wahnsinnigen Solisten verfluchte, der in seinem Kopf die Gongs bediente und dachte, dass er in der letzten Zeit von der Tierwelt ganz schön Dresche bezog, fuhr Fopp herum, um nachzusetzen. Unverzüglich und weise ergab sich Jake. Offensichtlich funktionierte es mit der intuitiven Herangehensweise nicht allzu gut, wenn überhaupt, weshalb Jake mühelos auf die Logik und ihre mechanischen Schönheiten umschaltete. Es störte ihn nicht im Mindesten, dass seine Intuition ihn getrogen hatte. Intuition ging oft daneben. Manchmal spektakulär, aber wenn sie hinhaute, sparte sie so viel Zeit, dass der Geist einen gewaltigen Sprung nach vorn machte. Und wozu das menschliche Grundentzücken leugnen, wenn man bereits beim ersten Versuch recht gehabt hatte? Die Logik war verlässlicher, aber langsam. Dann hinwiederum ist Geduld für Unsterbliche kein Luxus. Die nötige Zeit hat man ja. Doch zuerst, nachdem er überlegt hatte, dass eine glückliche Ente eine bessere Schülerin ist als eine gehässige, schaffte er Fopps Diät ab und gab ihr sogar noch ein bisschen mehr als ihre üblichen opulenten Rationen, um sie fürs Gedarbthaben zu entschädigen. Bald konnte er sich wieder ihrer Wertschätzung erfreuen, und Tiny war ja aber sowas von erleichtert. Nachdem er ihre Hochachtung und Zuneigung wiederhergestellt hatte, arbeitete er die Prämissen und Mechanismen aus und fing dann dort an, wo laut Logik der Anfang war. Wenn man fliegen wollte, musste man mit den Flügeln schlagen. Also stellten sich jeden Nachmittag außer Sonntags Granddaddy Jake und Fob einander gegenüber auf der Veranda auf, und er versuchte Fob beizubringen, wie man mit den Flügeln schlägt. Es war nicht leicht. Sie streckte sie aus, als wollte sie ihre Unterflügel lüften, und manchmal versuchte sie ein flüchtiges Gefuchtel, aber sie schien an keinerlei anhaltendem Flattern interessiert zu sein. Er ließ nicht locker. Bestrumpft stand er auf der Veranda, drosch die Luft mit seinen knochigen Armen und verhieß ihr mit jedem neuen Flügelschlag die Verzückungen des Fluges, versprach ihr, dass es besser war als jede Nacht bei einer 16-jährigen Sahnetorte aus dem überwiegend landwirtschaftlich genutzten Bundesstaat Iowa zu kommen, besser als Sauerteigbrot mit Bratenfett, besser als der Mondschein, der auf Silbertannen und wilde Vanille fällt, besser als eine Explosion von Blüten im innersten Kern des Hirns, das Fliegen, alles, was man essen konnte, alles, was man wollen konnte, war große Freiheit und Riesenspaß. Eine Stunde pro Tag, bis ihm die Arme schmerzten und sein Gesicht in wolkiges Lila übergegangen war. Aber immer weiter die unzusammenhängenden Geheimnisse einer Ekstase hervorgeifernd, die er, ohne sie selbst zu kennen, zu verheißen, die Demut oder Dummheit besaß. Nach zwei störrisch verbrachten Unterrichtsmonaten begann Fob eines Tages, im Einklang mit seinem irren Gedresche, flatternd die Flügel zu bewegen. Granddaddy Jake frohlockte. Als Fob das Trockenflattern am Boden intus hatte, argumentierte Granddaddy, der nächste Schritt wäre nun das Abheben, und um das zu üben, zogen sie auf den Hof um. Jake machte mit halber Kraft ein paar Läufe über den Hof, um die Basistechnik zu demonstrieren. Fob verstand sofort, und bald rannten sie wie besenkt bergab in Richtung Tümpel, wobei die jeweiligen Flügel und Arme in die Luft prügelten, um Auftrieb zu erzielen. Aber obwohl das Fliegen ihren Körpern lockend zuflüsterte, gelang es keinem von beiden bei den ersten Versuchen vom Boden abzuheben. Beim dritten Anlauf, als Jake mit wirklich aller Kraft loslegte, die Beine pumpten, die Arme droschen wild, spürte er in sich das erste Beben des Aufstiegs losbrechen. Wie jeder gute Lehrer sah er sich ganz kurz um, ob Fob bereits zum fliegenden Objekt geworden war, und während dieser Nanosekunde langen Unaufmerksamkeit rannte er volle Socke gegen den Nussbaum und wurde kalt erwischt, kälter als Trockeneis. Als er zu sich kam, seltsam ruhig, watschelte Fob um ihn herum und quakte voll Sorge. Er streckte eine Hand aus, um sie zu beruhigen, setzte sich auf und begann den Schaden abzuschätzen. Etwas, was, fand er, mit deprimierender Regelmäßigkeit zu geschehen begann. Seine Nase war gebrochen oder doch gründlich gelockert. Seine Oberlippe klaffte ziemlich schlimm, aber nicht entfernt so schlimm, wie sie geklafft hatte, als Alma May, seine dritte oder vierte Frau, auf seinen Vorschlag hin, es auf dem Küchentisch nach Hundeart zu treiben, ihn mit dem Kartoffelstampfer gehauen hatte. Die Lippe wie die Nase würde heilen. Aber es bedrückte ihn doch sehr, als er feststellen musste, dass er sich die letzten beiden Zähne, die noch Kontakt miteinander gehabt hatten, ausgeschlagen hatte. Und als er lustlos mit der Zunge über die empfindlichen, salzigen Zahnhöhlen fuhr, fühlte er eine melancholische Mattigkeit durch sein Blut sickern. Die Ewigkeit zahnlos zu verbringen, das waren trübe Aussichten. Aber wer wusste das schon? Vielleicht wurde sein Zahnfleisch nach ein paar Jahrhunderten so zäh, dass er damit Rippchen knacken konnte. Man musste sich einfach still verhalten und den Glauben haben. Das war die Hauptsache. Es zeugte einfach nicht von Mumm, wenn man aufgab. Aber es freute ihn, dass morgen Sonntag war und er Fob keinen Flugunterricht zu geben brauchte. Er war müde. Er spürte ein machtvolles Ruhebedürfnis. In letzter Zeit wurde er ständig nach Strich und Faden vermöbelt, und darüber musste er nachdenken, musste herausfinden, was hier in drei Teufelsnamen überhaupt los war. Irgendwas war los, so viel war sicher. Aber ihm war außerdem auch klar, dass er es wahrscheinlich nie verstehen würde, und das trug schwerstens zu seinem Gefühl der Erschöpfung bei. Es war ein Puzzle, bei dem nicht alle Stücke passten. Er wusste, dass er sich daran gewöhnen musste, wenn er mit der Unsterblichkeit ernst machen wollte. Er war jetzt fast 100 Jahre alt, er hatte fast keine Zähne mehr und der Atem wurde knapp. Und, dachte er, wenn das so weiterging, dauerte es nicht mehr lang und er brauchte einen komplett neuen Körper, damit der mit ihm Schritt halten konnte. Am nächsten Morgen verließen Tiny und Fopp das Haus beim ersten Büchsenlicht. Sie gingen um den Gipfel von Rifkin's Jaw und Hügel ab am südlichen Zaun entlang, den Tiny gebaut hatte, als er 16 war. Sie rasteten eine Minute lang, damit das Licht der Morgendämmerung heller werden konnte, und begannen dann, Fopp voran, dem Zaun an einem Schwarzeichendickicht entlang zu folgen. Ihr Ziel war eine Sickerquelle, in der Lockjaw sich gern suhlte. Sie waren noch keine 100 Meter weit gekommen, als Fopp wie ein Rassehund eine Fährte aufnahm. Augenblicke später quakte sie aufgeregt. Tiny verlagerte das Gewicht seiner 243er und legte den Daumen auf den Sicherungsbügel. Auf seiner Seite konnte er nicht den Zaun entlang sehen, da eine kleine Gruppe Sassafrass-Schösslinge ihm die Sicht blockierte. Fopp tauchte schnurstracks durch sie hindurch, den Hals flach ausgeschlängelt, weiterhin wild quakend, und Tiny krachte hinter ihr her. Als sie den Sassafras endlich wieder verlassen hatten, blieben beide in einem Sekundenbruchteil des Schweigens stehen. Knapp 6 Meter entfernt lag Lockjaw auf dem Bauch und starrte sie an, das linke Hinterbein in einem Gewirr aus Maschendraht gefangen. Tiny hob die Flinte an die Schulter, konzentrierte sich voll auf das Schwein. Zu seinen Füßen quakte unablässig Fopp, schrill, hysterisch. Er zielte genau zwischen die Augen des Schweins, die unerschütterlich seinem Blick standhielten. Es war Lockjaw, da war er ganz sicher, aber er sah alt oder bresthaft aus. Keine Haue, die Ohren zerfetzt, die pechschwarzen Borsten auf dem Buckel ein geisterhaftes Grau. Tiny holte tief Luft und versuchte, Fopps manisches Quaken zu überhören. Langsam ließ er die Luft wieder heraus, zielte stetig zwischen Lockjaws Augen und begann abzudrücken. Fopp flatterte wie wild zu seinen Füßen, sah, wie sich sein Finger krümmte und biss ihm mit aller Kraft ins Bein. »Das ist Lockjaw! Lockjaw!« brüllte Tiny und trat nach ihr. Wild quakend hastete sie außer Trittweite nach rechts ab. Unbeirrt visierte Tiny rasch wieder die Stelle zwischen Lockjaws Augen an. Als er abdrückte, schwang Fopp sich nach oben gegen den Lauf und haute Tiny aus dem Gleichgewicht. Tiny stolperte rückwärts, Fopp war vor der Mündung, als sich der Schuss löste. Die großkalibrige Kugel zerriss sie. Tiny konnte nicht atmen. Auf Händen und Knien kroch er zu ihren verstreuten Überresten. Keuchend griff er nach ihr, um sie mit Händen zu bergen, um sie wieder zusammenzusetzen, aber seine Hände versagten den Dienst. Als er schließlich einen zerrissenen Flügel berührte und ihr Blut auf seinen Fingerspitzen qualmte, hörte er, weit weg, wie sich seinem Körper ein entsetzlicher Schrei entrang. Er hockte sich hin und weinte. Dann hielt er inne. Er spürte, dass Lockjaw ihn anstarrte. Er fuhr herum, war bereit. Lockjaws Kopf ruhte flach auf seinen Vorderbeinen. Sein Blick war direkt, umfassend, unendlich gleichgültig. Langsam begannen sich seine Augen zu bewölken und anzulaufen, sich hinter einer stumpfen, silbrigen Glasur zu verlieren, der Farbe des Himmels, kurz bevor es regnet, einer Farbe wie die Rückseite eines Spiegels. Tiny stand auf, ging hinüber zum Kadaver des Schweins, zog die Kombinationszange aus seiner Gesäßtasche und knipste den Zaundraht durch, der Lockjaws Bein festhielt. Der große, ausgemergelte Körper fiel schlaff auf die Seite. Tiny kniete neben ihm nieder, berührte sachtes Ebers linkes Auge und hinterließ einen schwachen, blutigen Fingerabdruck auf dessen schlierig überzogener Oberfläche. Dann drückte er mit der flachen Hand kurz hinter der Schulter fest gegen den Brustkorb des Schweins. Kein Herzschlag drang durch die groben, steifen Borsten an seine feuchte Handfläche. Flüchtig glaubte er, innen eine Bewegung gefühlt zu haben, einen schwachen Puls, aber er war sich nicht sicher. ein allerletztes Nervenflattern vielleicht, eine unwillkürliche Bewegung geschmeidiger Muskeln, die den Tod überlebt hat. Dann spürte er es wieder, diesmal mit Sicherheit, und begann vorsichtig, den Körper des Schweins mit den Händen zu befühlen, die Quelle dieses Pulsschlags aufzuspüren. Eine Handbreit über seinem Penis in Richtung untere Rippen fühlte er eine regelmäßige Bewegung. Er legte beide Hände auf den nackten Bauch und drückte sanft. Er spürte einen regelmäßigen Puls an den Handflächen, nicht das sporadische Zucken von Eingeweiden. Er rollte Lockjaw auf den Rücken, sodass die Beine des Schweins, die bereits starr wurden, peinlich in die Luft ragten, legte dann den Kopf gegen die Bauchhaut. Er fühlte, wie der regelmäßige Puls in seinen Wangenknochen widerhallte. Er lehnte den Kadaver gegen sein Bein, zog sein Taschenmesser hervor und machte die lange, schlanke Klinge bereit, die er zum Ausweiden verwendete. Er setzte den Schnitt am Beckenknochen an, zog am Penis vorbei, hinauf zum Brustbein, wobei hinter der Klinge ein zartes Blutgesprengsel austrat. Als er das Schwein wieder auf die Seite fallen ließ, kullerten die Eingeweide heraus. In dem Geringel warmen Darms war ein dünner, glitschiger Sack mit dünnem Häutchen, blutorangefarben, pochend. Flink, nur mit der Spitze seines Messers, ritzte Tiny ihn auf. Innen sah er, was seine Mutter auf dem Grund des Sees gesehen hatte. Einen Lichtpunkt, reich, beständig, dicht. Er teilte sich in zwei. In vier, acht, begann zu wirbeln, als er sich sogleich durch die blendende Flugbahn der Form auf irgendeinen neuen Zusammenhang hin multiplizierte, der Bogen von der Energie zur Materie, das weiße Pergament einer Schriftrolle, gleißend in der Sonne entfaltet. Das wirbelnde Licht, gleich wie gebündelt oder aufgesogen, verlosch zur Form eines Entenkükens. Fopp schüttelte das an ihr haftende Häutchen ab, fächelte ihre nassen Flügel und ließ versuchsweise ein paar leise Quäker frei. Sie wuchs von Moment zu Moment und plusterte sich unter Tinys erstauntem Blick immer mehr auf. Plötzlich ausgewachsen, äußerte sie in einem triumphalen Ausbruch: Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack. Als Tiny sie berühren wollte, explodierte Fopp und flog geradewegs hoch in die Luft, wie sich das für eine Tümpelente gehört, eine Explosion aus Wasser und Flügeln. Tiny schrie wie am Spieß, Fopp fing sich ab, drehte bei und schnürte froh quakend nach Osten. Abrupt, erstaunlich anmutig für ihre Größe, ging sie vor dem Wind in Querlage und kam zurückgeflogen. »Fopp! Fopp!« heulte Tiny ihr zu und wedelte mit den Armen, als sie vorüberzog. Sie schraubte sich himmelwärts und beschrieb dann Kreise mit ihm als Mittelpunkt. Plötzlich legte sie die Flügel an wie abgeschossen und sackte ein, zwei Meter weit im Sturzflug ab, bevor sie wieder die Schwingen ausbreitete, wild quakend in Querlage ging, noch einmal quasi abstürzte, dann das Quaken einstellte und über ihm in einer vollkommenen Spirale aufzusteigen begann. Tiny stand wie angewurzelt, verblüfft und sah zu, wie sie in den Himmel entschwand. Granddaddy Jake, vom Flintenschuss mit Macht geweckt, war in seiner langen Leib- und Seeleunterhose hinausgeschlurft und Tinys Geheul bis auf eine Anhöhe gefolgt, von der man den Zaun überblicken konnte. Er hatte die Anhöhe erreicht, als Tiny gerade Lockjaw ausgeweidet hatte und war wie gelähmt stehen geblieben, als Fopp sich, wie es schien, aus der Schweineleiche emporgeschwungen und ihren spiralförmigen Aufstieg begonnen hatte. Er sah verzaubert zu und flüsterte immer und immer wieder vor sich hin: »Verdammte Scheiße, das glaube ich jetzt aber nicht.« Und doch glaubte er es ohne Zögern. Als sie in den Himmel verschwunden war, hatte er begonnen, Tiny Sachen zuzubrüllen, aber Tiny suchte auf Händen und Knien das Gras nach Fopps sterblichen Resten ab. Sie waren weg. Keine einzige versenkte Feder, kein Fitzchen Fleisch. Sie war spurlos verschwunden. Von Dankbarkeit und Schrecken zerrissen, sprang Tiny auf und rannte zum Zaun. Er blieb vor einem Redwood-Pfosten stehen, ballte die Hände zu einer einzigen Faust und zerrte mit seinem gesamten Gewicht. Der Ruck ließ den Pfosten in Bodenhöhe abbrechen, aber Tinys Talent als Zäunebauer war so beträchtlich, dass die Spannung der Drähte den Pfosten vibrierend an Ort und Stelle hielt. Er riss am Stacheldraht, bis seine Hände schlüpfrig waren vom Blut, und schrie: »Bitteschön, nun geh schon durch, los hier entlang!« bis der Schmerz ihn so weit beruhigte, dass ihm sein Werkzeug einfiel, und mit der starken Kombinationszange zwackte er den Draht entzwei. Jeder Raffelstrang schwirrte an ihm vorbei wie ein zerrissener Nerv. Als er den letzten Draht zerschnitt, peitschte der Pfosten an seiner Aufhängung in entgegengesetzter Richtung und verfehlte seinen Granddaddy nur knapp, den er nicht bemerkt hatte, der aber nah genug gekommen war, um fast gestreift zu werden, so dass der alte Mann aus schierem Reflex abtauchte. Immer noch auf dem Boden brüllte Granddaddy: »Verdammt, Tiny, das reicht! Komm mal wieder zu Verstand, Sohn! Fast hättest du mich in Scheiben geschnitten wie ein hartgekochtes Ei!« Tiny hörte seine Stimme, ließ die Kombizange fallen, rannte schluchzend zu ihm, hob seinen Granddaddy auf, drückte ihn ganz fest an sich, und Jakes magere Beinchen traten leib- und seelenbehost in die Luft. Lange hielten sie einander umfangen. Tiny weinte, Granddaddy Jake tröstete: »Ist doch in Ordnung, Sohn, ist doch alles in Ordnung, immer schön weiter weinen.« und klopfte ihm mit seinen knochigen Fittichen auf den Rücken. Und dann gingen sie zurück zum Haus, um sich einen Drink Whisky zu genehmigen. Einen Drink, der, laut Granddaddy, ganz wunderprächtig werden musste, denn er war total nötig und komplett verdient. Und nach diesem einen Drink trank Granddaddy, als wolle er diesen Drink auskosten, eine Woche lang keinen Tropfen mehr. Tiny arbeitete nicht an seinen Zäunen. Sie waren zurückgegangen, um Lockjaws sterbliche Hülle zu beerdigen, bevor die Vögel an ihm dran waren. Und obwohl sie beide halb erwarteten, dass er weg war, lag der Kadaver immer noch da, wo sie ihn gelassen hatten, inzwischen vollends leichenstarr, das Gedärm dick unter Fliegen verborgen. Sie beerdigten seine Überreste zu Füßen einer alten Weißeiche. Granddaddy wechselte Tiny sogar einmal an der Schaufel ab und verstieß damit gegen seine eherne Regel, nie vor Mittag in Schweiß auszubrechen. Meist saßen sie in jener Woche auf der Veranda, sahen zu, wie sich der Frühling entfaltete, und sprachen über das, was geschehen war. Tiny erzählte Granddaddy immer und immer wieder, wie er aus Versehen Fopp umgebracht hatte, wie sie scheinbar ein Wildschwein beschützte, welches sie angeblich hasste, wie sie ausgewachsen und gefiedert scheinbar Lockjaws Innerem entstiegen und davongeflogen war. Er wollte wissen, wie das alles hatte geschehen können. Und jedes Mal sagte ihm Granddaddy Jake im Wesentlichen dasselbe: »Ich habe verdammte Scheiße noch mal nicht den leisesten Schimmer. Gründe fallen mir natürlich trotzdem ein. Sie hat gesehen, dass er starb und wollte, dass du seinen Tod respektierst, dass er von alleine stirbt. Oder sie wollte nicht mit ansehen, wie er erschossen wird, solange er sich in dem Zaun verheddert hat, was sie vielleicht für unehrenhaft hielt. Oder wir sind einfach arschverkehrt davon ausgegangen, dass der olle Lockjaw versucht hat, sie auszubuddeln, um sie als Mitternachtssnack zu verputzen, während er vielleicht versucht hat, sie zu retten. Oder vielleicht glaubte sie das wenigstens. Das alles und noch mehr hätte es sein können oder auch gar nichts davon. Und wie sie in dieses Schwein hinein und wieder herausgeraten ist, weiß ich wirklich nicht. Es ist einfach nicht möglich, manche Sachen zu erklären. Vielleicht sogar die meisten Sachen nicht. Es ist interessant, sie zu bestaunen und ein paar Vermutungen anzustellen, aber die Hauptsache ist, dass man sie akzeptieren muss. Sie als das nehmen, was sie sind, und weiter im Text. Als Tiny am Ende dieser Woche die Arbeit wieder aufnahm, begann er damit, dass er in alle Zäune breite Durchgänge schnitt, und danach fing er an, Redwood für Torpfosten zu spleißen. Gegen Ende der Woche standen die Pfosten an ihrem Platz, und er wollte gerade das erste Tor einhängen, als er entschied, dass die Pfosten, um ein wirklich gutes Stück Arbeit zu sein, geschnitzt sein mussten. Er beriet sich mit seinem Granddaddy, der voll mit ihm darüber übereinstimmte, dass ein Torpfosten oben vom geschnitzten Abbild eines Eberkopfs geziert sein sollte und ein anderer könnte vielleicht mit einer springenden Regenbogenforelle ausgestattet werden und einer sollte unbedingt oben mit Ente sein, einer Flugente zur Erinnerung an Fopp. Und bei der Haupteinfahrt, die zum Haus führte, würden Zwillingsbären genau richtig aussehen. Und für die Nordseite, wo es auf diese schöne Weide ging, wäre ein Rehbock mit Sechsergehörn, wie der, den er dort im Jahre 64 erlegt hatte, doch haargenau das Richtige. Und doch, er fand, das war eine gute Idee, denn schließlich waren Zäune ja nur so gut wie ihre Tore. Als Tiny an jenem Nachmittag den ersten Schlag mit dem Kniftel auf den Beitel tat, fühlte er, wie sich sein Leben in seinen Händen änderte. Er sah zu, wie Fobs Bildnis sich gegen das Holz abzuheben begann. Und als Granddaddy Jake am Ende seiner enthaltsamen Woche zu trinken begann, begann er langsam, baute sich ganz gemächlich für seine 100. Geburtstagsparty 3 Tage später auf, bei der er und Tiny und ein Drittel der Leute da herum sich so besoffen, dass sie kaum grunzen und mit Fingern zeigen und schon gar nicht mit Lachen aufhören konnten. Als 100 Jahre und einen Tag alter Mann wachte Granddaddy Jake spät am nächsten Vormittag auf und in einen süßen Frühlingstag hinein. Er setzte sich mit einem Krug Old Death Whisper auf die Veranda, was helfen sollte, ihm den Eispickel von letzter Nacht aus dem Hirn zu ziehen, und als er sich fit für weitere 100 Jahre fühlte, richtete er einen großen Reheintopf mit Sauerteigbrötchen fürs Abendessen an. Nach dem Abendessen teilte er sich mit Tiny das letzte Stück Geburtstagstorte von der Party. Er beobachtete und beriet, während Tiny einige seiner Ideen für Torpfostenschnitzereien skizzierte, und machte dann seinen Abendspaziergang. Als er zurückkam, genehmigte er sich ein paar extra Streifen Whisky gegen die Kälte, zog sich bis auf die Leib- und Seelenunterhose aus, ging zu Bett und las in einer alten Argosy über irgendeinen Söldner und Glücksritter am Amazonas, der von einem Stamm Kopfjäger adoptiert wurde, die beiden wohlgeformten Zwillingstöchter des Häuptlings heiratete, 5 Kinder zeugte und nackt herumlief, bis die Missionare kamen und mit ihnen die Hölle und wie er wagemutig dieser Hölle entronnen war. Er fand es keine allzu üble Geschichte, selbst wenn sie wahrscheinlich der allerletzte Quatsch war. Er machte das Licht aus und duselte ein. Er träumte von diesen niedlichen Zwillingstöchtern, die sich warm an ihm kuschelten, während der Vollmond sich blendend und rein über dem Fluss erhob. Er hörte einen gedämpften Schrei, ein Kind in einem anderen Zimmer vor vielen Jahren, und dann hörte er, wie sein Name geflüstert wurde. Vielleicht versuchte Tiny, ihn zu wecken, oder eine der schönen Häuptlingstöchter murmelte seinen Namen im Schlaf. Er lauschte angespannt in der Dunkelheit, eine Konzentration, die ihn aus sich selbst in eine leere Gelassenheit zu ziehen schien. Er hörte sein eigenes Herz, wie es zu schlagen aufhörte, die letzte Lunge voll Atem, wie sie ihn in leuchtendem Schweigen verließ. Er wartete, vollkommen still. Er hörte seinen leisen Schrei durch sein Fleisch zurückkehren und zum Mond hinan leiser werden, und dann das Geflüster der Flügel, als er hochgehoben wurde. Daran, wie er getragen wurde, merkte er, dass das keine Engel waren. Hätte auch keine Engel gewollt. War so sicher, dass es Enten waren, dass er nicht mal die Augen aufschlug. Er ließ geduldig einen weiteren Herzschlag anschwellen, einen weiteren Atemzug, und dann sagte er ihnen störrisch, nachdrücklich, ohne eine Spur von Reue oder Bedauern: »Verdammt nochmal, ich war unsterblich, bis ich gestorben bin.« Er wartete, aber es kam kein weiterer Atemzug. Er brach aus eigener Kraft zusammen, entspannte sich und ließ sich von ihnen mitnehmen.